Na, da wurde ja hier wieder fleißig gehippt und gehopst durch den Kollegen Aua, Langwind. Oh, aua, aua. Sag mal, die Wortspiele, die die Kollegen hier veranstalten in ihren Songs, die sind aber auch nicht gerade besser. Sag ich jetzt mal so, das musst du ich dir hab nicht so genau nochmal hingehört, aber. unterbieten, oder Wie? wie? Ach so, meinst du, die kommen nochmal zurück, oder was? Nee, glaub nicht. Nee, Ich hab oder? die gar nicht verstanden. Ja, denke ich doch auch. So, sag mal, warum hast du denn immer hier diese Einstellung? Du rauschst doch dann immer so. Bei mir rauscht es total im Kopfhörer. Du findest es gut, wenn es rauscht? Ich nicht. Ich bin irgendwie digitaler als du wahrscheinlich. Du siehst sowieso so irre analog aus, finde ich. Oh Mann, ey. Puh! Ho, sieht der Langfeld analog aus. So, Kinder, was machen wir denn hier heute? Ja, wollen wir mal ein bisschen Musik spielen wieder mal? Nee, Kinder, Kinder, Kinder, ihr seid doch eine Enttäuschung. Hallo, Enttäuschung. Ja, siehst du genau, sag ich doch. Hallo, Enttäuschung Nummer zwei. Ja, hallo, dürfen noch Kampfsportschwimmer anrufen bei dir? Kampfsport, du bist Kampfsportschwimmer? Hm? Glaub ich dir nicht. Glaubst du mir nicht? Nee, wie sieht denn, wie sie, was machen denn Kampfsportschwimmer? Das ist doch, Kampfsportschwimmerei ist doch praktisch Wasserball, wo die sich immer unterhalb der Wasser, unter der Oberfläche so in die Genitalien treten, oder? Genau so ist es. Die bewegen sich nämlich im H2O, im Wasser. Bist du Wasserballer? Nee, eigentlich nicht. Nee, Angeber bist du. Bin ich auch nicht. Bist du auch nicht? Nee. Guck mal, zweimal daneben geraten. Hast du schon mal einen Kurs gemacht? Wo war im, Selber? im, wo, womit? Na? Meinst meine goldene Schwimmnadel, ob ich die habe oder nicht? Tauchsportschwimmen? Sie hab's da? Nein. Tauchsportschwimmen? Nein, was heißt denn Tauchsportschwimmen? Hast du davon kein Abzeichen? Nee. Wieso soll ich ein Abzeichen vom Tauchsportschwimmen haben? Ich denke, du bist ein Kampfsportschwimmer. Genau, da ist nämlich der Unterschied. Was ist denn, wo ist da der Unterschied? Zwischen der Nadel oder das Abzeichen. Verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Nee, der Unterschied ist zwischen der Nadel? Mein Lieber, das scheint mir vielleicht, sagen wir mal, grammatikalisch halbwegs ein korrekter Satz zu sein, aber Sinn macht er nicht. Genau. Sinn hat er nicht, heißt es nämlich im Deutschen. Und wieso Angeber? Sinn machen ist ein widerlicher, verabscheuenswerter Anglizismus. Der Anglizismus hin und her, aber wieso Angeber? Amerikanismus, wie bitte? Aber wieso Angeber? Was, Angeber? Der Angeber. Wer? Du frohlockst da von dir Angeber. Ich bin doch kein Angeber! Nee, du frohlockst da Angeber. Nochmal. Du frohlockst da Angeber? Ja. Wen meinst du denn, Ja, mich? ich sende ja nicht, du sendest doch. Ja, Oder sie senden. aber diese Komma, Angeber, Ausrufezeichen, das muss ich dann doch auf mich münzen. Genau. Naja, aber warum denn? Wieso bezeichnest du mich denn als Angeber? Der Kollege Langenfeld, diese analoge Type, glaubt jetzt gleich wieder Oberwasser zu Weil die haben. Kampfsportschwimmer sich im Wasser bewegen. Ja, naja, und? Aber Das ist warum eine ist... andere Materie als auf der Erdoberfläche. Ja, glaube ich dir ja. Da ist schon wieder ein Unterschied. Wo zwischen denn? Na, zwischen dem Du sagst immer so Sätze wie, Abzeichen. aber zwischen dem Abzeichen und muss es doch heißen. Grammatikalisch wahrscheinlich ja. Nee, vom Sinn her, von der Wieso Grammatik her, boah. jetzt vom Sinn her? Mag es angehen. Naja, Wieso her? du kannst doch sagen, nicht sagen, naja, zwischen dem Stuhl ist der Unterschied. Ja, Stuhl hin oder Also ich her? meine, wenn der Unterschied ist Der vielleicht wirklich Stuhl? zwischen den Stuhlen, dann kann man sich vorstellen, zwischen den Stuhlbeinen, dann müsste es aber auch eigentlich sein, unter dem Stuhl liegt der Unterschied. Nein, aber der Stuhl ist doch relativ. Ja, und die Nadel nicht, oder was? Oh, jetzt muss ich auflegen, meine Frau kommt gerade. Nein, lasst was! Wieso, was ist denn mit deiner Frau? Wenn die dich telefonieren sieht, dann fuchtelt die zu, oder? Dann Ey, die dachte ich, Sendung, die du heute sollst doch nicht Sendung, mit deinen Kunden die telefonieren. Sendung, die Sendung heute ist praktisch ihr gewidmet. Wie heißt sie denn, deine Anita? Deine Renate, deine Gundula. Kommst du denn auf die Namen? Naja, weil du doch ein erwachsener Mensch zu sein scheinst. Oder heißt die, ist, kommt die gewissermaßen, ist die so, Mandy, Cindy. Na, googelt ja nicht. Erwachsen sein und erwachsen werden, da ist auch schon wieder ein Unterschied. Jetzt hast du zwei Sachen offiziell, zwischen denen ein Unterschied besteht. Da hast du recht. Aber wie kann denn zwischen einer Nadel ein Unterschied bestehen? Ja, Nadel oder Abzeichen, ist das nicht dasselbe? Ja, wenn es dasselbe ist, dann besteht kein Unterschied. Du könntest sagen, da besteht ein Unterschied zwischen einer Nadel und einem Abzeichen. Dann würde ich natürlich nachfragen, welcher, Was aber. ist denn für dich die Nadel? Was ist denn für dich das Abzeichen? Also für deine Person, was ist Na, für für dich mich das? ja nicht. Du fängst an mit dem Abzeichen. Was ist für dich das Abzeichen? Was ist für dich die Nadel? Nadel ist Anstecknadel, Abzeichen ist hinten mit so einer Klammer gesichert praktisch, so dass man das ein, die Nadel einklinkert. Nein, das ist ein Abzeichen. Das andere ist eine Nadel. Und dann, wenn es die runden Dinger, die in der Pressmaschine hergestellt werden, die heißen Button. Button. Ja, genau, aber das ist aber auch wieder ein widerlicher Amerikanismus. Genau. Ja, man könnte sagen Knöpfchen, Ansteckknöpfchen eigentlich. So eine Perfektion von Spionage. Wieso denn jetzt Spionage? Sag mal, du... Knöpfchen? Stecknadel? Wie kommst du denn vom Kampfsport schwimmen über deine Olle zur Spionage? Genau. Na nicht genau, ich hab dich gefragt, wie? Knöpfchen? Ja. Knöpfchen und Anstecknadel. Ist das nicht irgendwie mit Spionage? Was? Knöpfchen und was? Ja, Spionage. Eine kleine Wanze? Lass das nicht deine Motte da hören. Die bezieht es auf sich, wie ich den Anheber auf mich bezogen habe. Eine kleine Wanze, das hört die nicht gerne. Am Pullover versteckt? Wie heißt sie denn? Ist doch ja, der Name interessiert doch ja nicht. Na, woher weißt du denn? Natürlich, mich interessiert der. Ja, mir aber nicht. Naja, dich brauchen wir doch nicht. Du kennst ihn doch auch. Ich will deinen Namen will ich gar nicht wissen. Ich weiß, wer ich sag mal, bin. Dein ich Name, weiß, aber ich will, dein, ich weiß, wo ich hin will. Deinen Namen will ich da nicht wissen. Was willst du denn eigentlich? Aber deinen Namen will ich da nicht wissen. Ja, das musst du dir nicht gerade verklickern. Ich hab doch ja nicht nach deinem Namen gefragt. Och Mensch, weg ist er. Und seine Motte, seine Anita, die Renate, die Gundula, hat sich auch nicht zu Wort gemeldet. Na, dann können wir anfangen mit der Sendung. Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder was? Oder wie? Fangen wir an. Widerspruch? Nee. Aber Zustimmung auch nicht. Wenn die überhaupt ja keiner anruft. Dann spielen wir heute wieder nur Musik und hängen dem Ganzen ein pseudodemokratisches Mäntelchen um. Hä? Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Yeah. prima, lang nicht gespielt, Bates and Toilet. Ich ging so an meinem CD-Regal vor mich hin, nichts zu suchen, das war mein Sinn. Und schwupp, habe ich hier heute lauter Weiber-Frauenmusiken praktisch mitgebracht. Es werden, glaube ich, bis vielleicht auf eine Ausnahme nur weibliche Stimmen zu vernehmen sein. Das ist doch schön. Heute ist der 14. Oktober. Bei mir ist Frauentag. Ist das nicht nett? So, Kinder, heute ist der 14. Oktober. Am Freitag ist der 17. Oktober und als jemand, der seine Internetseite www.kuttner.de, wo ja eine große Terminecke ist, der die nicht pflegt, bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als darauf hinzuweisen, dass am Freitag, dem 17. Oktober um 21 Uhr die Videoschnipsel-Saison wieder eröffnet wird. Also am Freitag, 17. in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz um 21 Uhr. Videoschnipsel-Vortrag, ihr dürft nicht erwarten, dass es da eine Fortsetzung dieser unseligen Zonenshows gibt. Es wird auch keine Reflexion zu diesen unseligen Zonenshows geben, sondern ein klassischer Videoschnipsel-Vortrag, der sich vielleicht meinem anderen Phänomen, aber ich will noch nicht zu viel verraten, widmet. Wenn ihr jetzt Interesse hättet, dazu eine Freikarte zu gewinnen für den folgenden Freitag, 17. Oktober, 21 Uhr an der Berliner Volksbühne, dann müsst ihr hier anrufen und dem Kollegen Börner, der nimmt eure Anrufe entgegen, das Codewort Axialsymmetrie sagen. Wer also anruft und sich nicht imstande sieht, Axialsymmetrie zu sagen, der hat keine Chance, da eine Karte zu gewinnen. Ich weiß es nicht, weil hier intellektuelle Herausforderung. Ich weiß, es sind Ferien, viele junge Menschen hören zu. Den habe ich jetzt das folgende Lied gewidmet von Reparata and the Darrens. Whenever a teenager cries, geht's mir am Codex vorbei, würde ich diesen Songtitel jetzt mal etwas unfesch ergänzen. Also unter dieser Telefonnummer hier kann man jetzt eine von zehn Freikarten für den folgenden Freitag, 17.10. Videoschnipsel-Vortrag gewinnen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Aber eben Codewort Axialsymmetrie nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ohne die Nennung dieses Codewortes können die Freikarten nicht abgegeben werden. Reparata and the Darrens. Übrig blieben dann Cryende Teenager. My mama said to me, do you really love that guy? Does he ever make you cry? Rain falling from the sky. Dies when Teenager Christ. Bis jetzt, der Kollege Börder stellt gerade mit Entsetzen fest, dass 8 Karten ans männliche Geschlecht weggegeben wurden. Jetzt haben nur noch Frauen eine Chance. Ich habe vergessen, die Quotenbestimmung anzugeben. Eigentlich wäre natürlich klar, 5 Männerkarten, 5 Frauenkarten. Jetzt sind die Gierigen Männer haben schon 8 Karten abgefasst. Jetzt hat es also nur noch für Frauen Sinn, sich unter dieser Telefonnummer für eine Karte für den Videoschnipselvortrag am Freitag, 17. Oktober, 21 Uhr zu bewerben. Wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere genau. Polizeidienststelle. Stichwort Axialsymmetrie. Nicht verpassen. Ist die grandiose Mrs. Miller mit dem Girl from Ipanema. Bis zur Nachrichten müssen wir jetzt ein bisschen so Kartenschmusemusik machen und dann geht's aber los. Sind schon weg, die Kartenkinder. Wer jetzt anruft, auf eigene Gefahr. Oh, but I watch her so sadly. She passes, he smiles, but she doesn't see. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a summer that swings so cool and sways so young. But when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but he doesn't see. He doesn't see. Eigentlich versuche ich ja immer der Regel zu folgen, dass nicht hart übergangslos Wort auf Wort stößt. Von daher schiebe ich immer vor den Nachrichten eigentlich noch eine Musik ein. Das ist jetzt schwierig. Es ist ja praktisch 2,5 Minuten vor halb. Jetzt eine Musik zu spielen wäre Verschwendung. Eine Möglichkeit bestände allerdings kurz hier das Thema zu erläutern, dem ich mich heute widmen will. Bei meiner Raussucherei der Musik sind mir verschiedene ältere, interessante Platten und in die Hände gefallen. Zum Beispiel eine Platte, die ich schon seit Jahren sehr, sehr unregelmäßig und mit großen Abständen immer wieder gerne spiele, ist die von Lyudmila Sykina. Lyudmila Sykina, wer kennt sie nicht? Und in diesem Satz, wer kennt sie nicht, ist mir aufgefallen, dass ja Radio eigentlich ein Simulanten- und Angebergeschäft ist. Man müsste jetzt bloß sagen, dass sie aus einer kleinen Stadt in der Nähe von New Jersey kommt, aus einer alten Musikerfamilie, ihre ersten Aufnahmen mit bereits 14 Jahren gemacht hat, inzwischen einen Plattenladen hat und dazu ein kleines, aber sehr feines Label, das immer Singles in einer Auflage von vielleicht 120 Exemplaren herstellt, die ich über so Mail-Order-Versand bestelle, um hier die tollste Musik an den Mann zu bringen. So funktioniert Radiosimulation von Kompetenz. Ich kann nur sagen, Lyudmila Sykina kommt nicht aus einer Kleinstadt in New Jersey, sondern irgendwo aus den Weiten Russlands. Und die Platte, die ich hier habe, ist sicher auch nicht in Auflage von 120 Exemplaren erschienen, sondern ist ein, Leningradski Zavod Gramplastinok, also das Leningrader Plattenkombinats, aus denen entweder Hochhäuser oder eben Musikplatten hergestellt worden. Man kann annehmen, dass die Auflage ungefähr 1,5 Millionen betrifft. Ansonsten weiß ich über Lyudmila Sykina überhaupt nichts. Hier hinten steht zwar ein Covertext, der aber freilich blöderweise in russischer Sprache verfasst ist, sodass es mir auch nicht weiterhilft und ich jetzt da nicht weiter anheben kann. Jedenfalls bin ich durch diese komplizierten, ich gebe es zu, sehr komplizierten Gedankengänge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Klasse! Ja, danke. Zu der Überlegung gekommen, dass ein schönes Thema eigentlich Simulation wäre. Also wer von euch Simulationsexperte ist, der kann dann nach dem folgenden Fritz-Info hier unter dieser Telefonnummer anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Also Simulanten der Welt, nach dem Fritz Kurzinfo habt ihr hier eure Basisleute, denen es gelungen ist, also sagen wir mal, in einer besonders prägnanten Situation sich entweder klug zu stellen oder dumm zu stellen, krank zu stellen oder kompetent zu erscheinen, mutig oder stark oder auch ängstlich, trotzdem sie keine Angst hatten. Die können dann hier anrufen. Die Telefonnummer habe ich eben durchgegeben. Simulation ist das Thema des heutigen Sprechfunks. Der Kollege Börner ist mit frischen Nachrichten unmittelbar direkt aus der Presse. Noch druckfrisch duften die Blätter hier ins Studio. Ich rede, warum rede ich heute eine Scheiße, sag mal. Ich habe irgendwie in der Nacht so schlecht geschlafen, vielleicht liegt es daran. So, jedenfalls ist jetzt, fangen wir jetzt hier einfach Bomb, oder? Jawohl. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Fritz Info. So, dann will ich vielleicht erst noch ein paar Worte zum Wetter verlieren. In der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Die Temperaturen sinken auf 3 bis minus 2 Grad. Achtung! An manchen Stellen kann es glatt werden. Morgen ist es fast überall heiter, nur im Osten Brandenburgs kann es ab und zu regnen. Die Höchstwerte liegen bei wieder zwischen 9 und 12 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Ein neues Gutachten stellt offenbar das Konzept für die geplante Chipfabrik in Frankfurt-Oder in Frage. Das berichtet der Tagesspiegel. Ein US-Marktforschungsunternehmen halte den nötigen Markt für sehr viel kleiner als angenommen. Die Fabrik müsse deshalb auch deutlich kleiner werden. Bei der Bundestagsabstimmung über die Arbeitsmarktreform scheint eine rot-grüne Mehrheit gesichert. Die SPD-Fraktion hat sich bei einer Probeabstimmung einstimmig für die Reformen ausgesprochen. Der Bundestag stimmt am Freitag darüber ab. Im sogenannten Potsdam-Prozess ist das Urteil ein weiteres Mal verschoben worden. Statt am Donnerstag soll es jetzt erst am 24. Oktober verkündet werden. Laut dem Landgericht Neuruppin hat sich kurzfristig ein weiterer Zeuge gemeldet. Die Fußballnationalmannschaft der Frauen ist wieder in Deutschland. In Frankfurt am Main wurden die Weltmeisterinnen am Mittag von rund 8000 Fans empfangen. Mehr als 100 Fans begrüßten am Nachmittag die vier Spielerinnen von Turbine Potsdam auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Und der Verkehr auf Fritz, der hat aktuell für euch keine Meldung, deswegen gute Fahrt. Glotter, Glotte ist Glotzauge, Glotze, Gloxinie, Glubschen. Ha, da ist es ja. Glück. Fritz, die Wochen des Glücks. Bald geht's los. Und im Radio? Glück. Fritz. Macht euch schön, Schwestern. Ja! Brav sein kann ich alle Tage. Dafür hab ich immer Zeit. Jetzt aber kommt das nicht in Frage. Ich bin in Stimmung, darum will ich heute was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Einmal möchte ich meinem Apfelzucker geben, was erleben, was mir imponiert. Was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Einmal möchte ich meinem Apfelzucker geben. Was erleben, was mir imponiert. Heute bin ich für was zu haben, aber Vorsicht bitte sehr. Denn will sich einer von den Knaben zu viel erlauben, Junge, dann kann er was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Wenn er frech wird, werde ich ihm eine kleben. Was erleben, kann er gerne, wenn er das riskiert. Was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Also Kinder, hört mal zu. Ich glaube, eure Eltern hätten es ganz gern, wenn hier alles im Lot bliebe. Und mit den Jungs gestern Abend im Schlafsaal. Das kann ich doch gar keinem erzählen. Wir sind keine Kinder mehr. Es entwickelt sich heute alles viel schneller als früher. Aha. Die Akzeleration. Ja, eben. Wenn ich zu lange, dann... Ja, siehst du. Und damit ich nicht zurücklangen muss, macht ihr heute Abend um 11 Uhr die Luken dicht. Ja? Oh. Da geht jetzt der Mond auf. Aha, der Mond. Hatte ich ganz vergessen hier. Bitte 23:30. Ich lasse nicht mit mir handeln. Um Mitternacht wird abgeschlossen. Und zwar von innen. Und wenn ihr euch den Mond geguckt, zieht warme Wäsche an. Das Seeklima ist rau. Die warme Wäsche auch. Wie zu Hause. Ich lasse mich nicht einsperren. Jawohl! Ich will heute was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Laune. Alles ist mir heute egal. Heute stoß ich mal in die Posaune. Hau auf die Pauke, denn ich möchte wirklich mal was erleben, was nicht jeden Tag passiert. Mal in schwarzen Treppen oder dicht daneben. Was erleben, dass mir jeder dazu Das ist der Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Tag, herzlich willkommen zum Simulantenfunk. Also, es geht darum, um Situationen, um besonders eindrückliche Beispiele, hoher Beispiel, also auch beispielgebender Simulationskunst, Situationen, in denen man sich besonders effektiv krank oder gesund, kompetent oder mutig, dumm oder stark, klug oder reich gestellt hat. Wenn ihr einschlägige Simulationserfahrungen habt, dann könnt ihr gerne hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Insbesondere wenn ich natürlich simulativ an Spezifika des simulativen Verhaltens von Frauen interessiert, zumal ja heute hier quasi auch nur Frauenmusiken gespielt werden. Ich darf schon darauf hinweisen, dass die von mir so hochgeschätzte Lyudmila Sykina bereits auf dem Plattenteller aufliegt, mit der Einschränkung freilich nicht sie persönlich, sondern eine Schallplatte, die sie besungen hat und dass die nächste Musik heißen wird Rastjot Volgogradje Bereska. Ich würde mal sagen, wächst in Volgograd eine Birke. Wäre meine Übersetzung. Weiß ich jetzt nicht, ob das so stimmt. Wobei ich einfach schon den Begriff Birke praktisch ziemlich total klasse finde. So, also wir reden hier heute gemeinsam über Simulation. Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Moritz. Auch nicht direkt das, was man sich unter weiblich vorstellt, aber meine... hallo? Aber nicht weiblich, aber dämlich, kann man doch wohl schäbig wortspielend hier sagen. Hallo, wer bist denn du? Na, wer bist denn du? Bist du Kuttner? Nö. Ja, naja, wer soll ich sein? Bist du etwa Kuttner? Na, warum rufst du denn an hier? Mann, ich war jahrelang Kuttner-Fan. Ja, und? Und nun reicht mir langsam. Warum denn? 15 Minuten, ehrlich, hast du gesprochen. Ansonsten bringt auch nur noch Schnulli-Dulli. Ey, dann kann ich auch Bohlen angucken. Ja, ne, dann guck dir doch Bohlen an. Aber deswegen schön, dass du dran bist. Hätte ich nie von dir gedacht. Was, hättest du nie gedacht, dass ich dran bin, oder was? Ja. Ne, sag mal, denkst du, hier sitzt ein... Ich hab schon einmal angerufen vor Jahren. Mann, ich war immer dein Fan und meine Kinder auch alle. Aber ja, das ist schön. Ja, klar, aber ich will dir jetzt auch mal einen Scheiße sagen. Ja, na, sag. Ey, ich kann doch nicht von 10 bis 10:35 gucken und immer nur Scheißmusik hören. Sag mal, Scheißmusik, jetzt fliegst du aber gleich raus. Hallo, ja, kannst du mich auch ordnen. Herzchen. Bin ja auch froh, dass ich mal drin bin. Aber wie kannst du dich jetzt so runterlassen? Ey, sag mal, ich bin doch nicht bei Dieter Bohlen im Fernsehen, oder? Mann, du warst immer clever und wir haben nicht alle geguckt und gehört und... Ja, ey, Mann, ey, wir wollen es nicht vormachen. Der Lack ist ab, ist alles ausgebufft und abgelascht. Hier läuft überhaupt nicht mehr. Natürlich. Ach, ich hab hier 2 URB-Techniker an der Seite, die mir die Hand beim Regler schieben führen. Herr Schwester, du kannst also hier alles erzählen. Ist alles weg. Und? Ist alles, oh, die besten Zeiten sind vorbei. Ich sag dir jetzt alles hier total den Berg runter. Ja. Wenn ich mir nur die Rentenkasse ansehe. Und ich meine, ich bin ja nur praktisch quasi wie ein Betroffener. Gestern war hier Rentner-Demo auf dem Alex. Ja, klar. Naja, hättest du mich mal sehen sollen mit meinem selbstgeschriebenen bemalten Plakat. Na, da habe ich hier den grauen Panther, mich am grauen Panthersprung versucht. Echt? Ja, aber über 40 Zentimeter bin ich nie gekommen. Aber jetzt rede nicht von früher. Naja, ach, du früher, da hatte ich Feuer im Hintern. Aber heute, oh, bleib mir fern, du. Echt. Mann, das ist alles raus. Der Riemen ist runter von der Eule. Du solltest mich mal sehen. Ein Wrack. Unrasiert, fern der Heimat. Verschwitzte T-Shirts an, Löcher in den Schuhen. Strecke Fingernägel. Also nur gerade nicht wie Dieter Bohlen. Gott hab ihn selig. Das ist doch eine Mannsgestalt, oder? Na klasse. Mit schicken neuen Zähnen, immer eine fesche Blondfrisur. Und seine drollige Mopsmaus im Arm. Hä? Genau. Ja, ach nee, ah nee, aber nicht bei mir. Na, nischt. Ja, ich schwing mich nachher auf mein klappriges Mifa-Fahrrad und trete mühsam nach Hause. Und was war ich früher? Spritzig und lebendig. Immer einen frischen Spruch auf den Lippen, oder? Mann, war das ein feiner Mensch, der Kuttner. Ein feiner Mensch war das. Ei, so ein feiner Mensch. Ein Vorbild für die jungen Menschen, oder? Und jetzt, was ist übrig geblieben? Im Grunde ein Stück faltige Menschenhaut, in der gewissermaßen nur noch Restmüll steckt. Ach, das ist Quatsch. Mann. Aber wenn ich damals an die gloriosen Zeiten denke, Mann, ja, das hatte Pfeffer und Schmiss, oder? Da war Power und Bums dahinter. Mein lieber Scholli, das Nein. Nein, ich stimme dir aus vollstem Herzen zu. Na klar. Oh. Ach, die guten Zeiten sind vorbei, oder? Mann, als wir noch raus auf die Straße, die Mädels im Arm, ein frisches Lied geschmettert und die Flasche roten Weines zu den Lippen geführt haben, oder? Und was ist geblieben? Sitzen wir da im eigenen Erbrochenen, neben uns das umgestürzte Bierglas, was in den Aschenbecher ringestülpt ist, da tobt jetzt graue Soße vor sich hin und unser nickender Kopf fällt in den ekligen Aschenbecher rein. Ach, du bist ein Arscher, aber das fing schon. Oh Mann. Waren die Zeiten früher, oder? Als wir noch jung waren. Mann. Das ist alles vorbei. Das war früher, das hatte Tempo, das hatte Klasse, oder? Das war richtig vorneweg, oder? Und jetzt wollen wir uns ja nichts vormachen. Was ist geblieben? Nichts. Ödnis, Langeweile, säuerlicher Geruch, schlechte Zähne, Haarausfall, dreckige Fingernägel. Oder? Und Tränensäcke bis runter auf die Brust. Mein lieber Scholli, oh, war nicht, wie ich mich an die früheren Zeiten noch erinnern kann, die stehen mir so lebendig vor Augen. Ich könnte in Tränen ausbrechen, wenn ich an früher denke. Mann, war das eine wunderbare Zeit. Hat das Spaß gemacht, war das schön. Das war eine so großartige Zeit, an die ich mich hier gerne erinnern möchte. Und es wäre schön, wenn man jetzt Gleichgesinnte um sich hätte, die daran teilnehmen würden und ein bisschen wie die Anruferin eben über früher reden würde. Ein feiner Mensch, der Kuttner war er. Das war ein feiner Mensch. Ich rauche noch die letzte Zigarette und leg noch mal die alte Platte auf. Wär er noch da, dann weiß ich es, er hätte mein Herz gekriegt im Sommerschlussverkauf. Er hieß nicht von Oertzen, er hieß einfach Tom. Und als es ihm schlecht ging, schrieb ich ihm, ich komm. Da sah ich die Wahrheit, da hatte ich Klarheit. Er hat mich belogen, und das nicht so knapp. Er sprach von Familie und von blauem Blut. Er war ein Ganove, und das nicht mal gut. Ich gab ihm mein letztes, frag nicht, wer ersetzt es. Nicht mal von der Steuer setzt man sowas ab. Und das Schloss, von dem er sprach, war ein Vorhängeschloss an dem Keller, in dem er sich erschoss. Er hieß nicht von Oertzen, doch das war mir gleich. Solange ich ihn liebte, da war ich so reich. Er hat mir im Leben so vieles gegeben. Doch dann kam der große Zapfenstreich. Musik. das Schloss, von dem er sprach, war ein Vorhängeschloss an dem Keller, in dem er sich erschoss. Er hieß nicht von Oertzen, doch das war mir gleich. Solange ich ihn liebte, da war ich so reich. Er hat mir im Leben so vieles gegeben, doch dann kam der große Zapfenstreich. Hildegard Knef sang hier von den besseren Zeiten. Ah, das waren noch Zeiten. So, wir reden hier heute über Simulation. Also, junge Simulanten, insbesondere natürlich interessiert an Simulantinnen, plaudern hier aus dem Nähkästchen. Es scheint durchaus sinnvoll zu sein, sich Stift und Papier zurechtzulegen, um vielleicht den einen oder anderen Simulationstipp zu bekommen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 7097 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Hallo, hallo, wer bist denn du? Hallo, ich bin Lena. Hallo, Lena. Ja. So, doch nicht etwa meine Polenmaus. Doch. Ach, kick ihn an. Ja, mich gibt's auch noch. Nicht schlecht, oder? Ja. Ja. Yeah. Okay. Habe ich denn hier heute schicke polnische Musik dabei? Nee, erstmal kommt ja, das ist ja beim Polen nicht so beliebt. Eine junge Fülle Russin. Aha. Aha. Ja. Ljudmila Sykina. Aha. Und dann, naja, mal sehen, vielleicht haben wir doch noch was Polnisches dabei. Frag doch mal deine Mutter, ob die Karin Staniek kennt. Wen? Karin Staniek mit Jet Jemmy Auto Stop Jam. Das muss sie doch kennen. Ich frag mal nach. Oder Chlopiec z Gitarra. Mama, lasse ich Karin Staniek? Kennst du? Kennt sie und? Natürlich! Ist doch meine Generation! Naja, Karin Staniek habe ich jetzt natürlich mir neulich in Polen eine schöne CD gekauft. Aha. Frag mal deine Mutter, was sie, welchen Song sie hören will. Ob Chlopiec z Gitarra? Chłopak z Gitarą. Ach echt? Ja. Der heißt ja aber Chłopiec z Gitarra. Ron. Ach so, das ist so ein, ach, das ist ein A mit dem Unterstrich wird dann wie so en ausgesprochen. Sag mal nochmal. Chłopiec z Gitarą. Chłopiec z Gitarą. Aha. Oder vielleicht Mam Kogosz w Zakopaniem? Vielleicht will sie das lieber hören. Frag sie mal. Mam Kogosz w Zakopaniem. Okay. Ja, wie fand du hier stehst? Mam Kogosz w Zakopaniem. Nee, Mam Kogosz Zakopaniem. Nie wiem. Irgendwie mit Mutti in Zakopane, nehme ich mal an. Ja, meinetwegen. Oder noch irgendwie so ein Song, der hieß dann Autostop oder ja, so? Ja, genau, der ist auch drauf. Aber Autostop will ich nicht spielen. Ich will lieber Chłopiec Gitarrą spielen oder Mam Kogosz Zakopaniem. Jetzt soll sie mal aber nachher entscheiden, bitte. Okay. Ich glaube, das, was sie da ausgewählt hat. Aber frag mal vorsichtshalber nochmal. Vielleicht will sie doch lieber Mam Kogosz Zakopaniem hören. Chłopiec z Gitarą chyba. Na, oder vielleicht willst du aber doch lieber Mam Kogosz Zakopaniem hören. Nee, du musst sie fragen, ich denke, ich merke das nicht. Wie bitte? Du, ich merke doch, wenn du fragst oder wenn du nicht fragst. Ja, und ich weiß, ist okay, ich frage ja schon. Ja. Das ist auch ein spitzen Song. Mam Kogosz Zakopaniem. Sie meinte, eigentlich ist es egal, aber sie meinte Chłopak z Gitarą. Ah, was heißt das eigentlich? Der Junge mit der Gitarre. Ach, echt? Ja. Kick an. Ja. Ich kenne immer nur der Junge mit der Mundharmonika. Aber das ist jemand anders. Naja, gut, das hören, aber vorher hören wir noch andere Musiken. Vorher erstmal die Russenfraktion. Vorher kommt Ljudmila Sykina. Okay. Ludmilla Sykina. Genau, die kommt vorher und dann kommt noch was und dann kommt aber Karin Stanek mit Hob jetzt Skitarum. Kommt dann. So, Lena. Ja. Kleine Polenmaus. Ja. Mein Polenmädchen. Ja. Oh, scheiße, oder? Warst ja, du jetzt den Namen hast du mir aufgedrückt, stimmt. Eigentlich ja. nicht wirklich so. Nee, aber ist doch super. Warst du jetzt schon mal bei den polnischen Verlierern, bei den polnischen Versagern? Einmal. Echt? Ja, ja. Und, wie war's? Totale Loser, oder? Die haben ganz lustige Filme da gezeigt. Also, ach so. Ich habe so den Newsletter abonniert und kulturell hört sich das alles eigentlich ganz interessant an, aber ich habe nie so wirklich die Zeit, um da so hinzugehen. Wieso denn nicht? Du hast ja jetzt Ferien zum Beispiel. Du könntest den ganzen Tag im Club der polnischen Versager sitzen. Naja. Klar. Und schön versagen. Ja, dann müsste ich aber mit jemandem da hingehen, weil alleine hingehen ist langweilig. Wieso und denn? Einfach da sitzen, dann kommt schon bestimmt irgendein polnischer Loser an und versucht dich anzubaggern und du wirst ihn rüde zurückweisen und er wird sich schön bestätigt fühlen in seiner Versagerrolle. Ist doch prima. Ja, aber was bringt mich das weiter? Na, ist doch total Spaß. Wie weist man Männer zudringliche Loser zurück? Kann man doch da schön üben und die unterschiedlichsten Techniken. Okay, alles klar. Ja? Und damit wären wir schon fast beim Simulieren. Mhm. Bist du, Lena, hältst du dich denn für eine begnadete Simulantin? Manchmal für eine Dummstellerin oder Klugstellerin oder Starkstellerin oder... Starkstellerin. Eine ja. Starkstellerin bist du? Ja, doch. Echt? Ja. Wem gegenüber bist du denn eine Starkstellerin und wann warst du dir denn mal in besonders eindrucksvoller Weise? So, dass man in aller Öffentlichkeit davon erzählen mag. Also ich könnte jetzt, ich habe mehrere Geschichten so auf Lager. Ich könnte so eine Geschichte noch aus der Realschule erzählen. Aus der Realschule? Ja, da wurde ich ziemlich viel geärgert. Ja? Und einmal habe ich es aber wirklich geschafft, mich so zu wehren, dass ich meine größte Gegnerin zum Weinen gebracht habe. Ah, naja, aber da hast du dich doch nicht stark gestellt, da warst du stark. Der Unterschied ist doch stark stellen, aber nicht stark sein. Nee, ich war ja, glaube ich, auch nicht, weiß nicht, ich fand mich nicht in dem Moment stark, so weiß naja, nicht. Aber wenn du die andere zum Weinen gebracht hast, wie denn? Mit böse an den Haaren ziehen? Nee, wir sollten so sagen. Kratzen? Nee, wir sollten so sagen, wir saßen so im Kreis und wir sollten so sagen, was wir an dem anderen negativ und was positiv finden. Und da habe ich ihr die Meinung gesagt, was ich von ihr halte. Ach so, das ist doch aber nicht stark stellen, sondern das ist fies sein. Ich bin ja auch nicht wirklich fies, ich tue immer nur so. Also. Das ist genau dasselbe, wie wenn man so aus der Schule kommt und sagt, ich bin ja nicht dumm, ich bin nur faul. Wer so doof ist, dass er faul sein als Ausrede braucht, der ist noch viel doofer, als er denkt, dass er wäre. Aha. Hast du das jetzt verstanden? Ja, doch. Ja, echt? Ja. Ich habe ich selber kaum verstanden, muss ich an der Stelle sagen. Schien mir ein recht komplizierter Satz zu sein. Ja, doch. So. Hast aber du manchmal denn... sagt man ganz intelligente Sätze, ohne dass man weiß, was man sie sagt. Das war jetzt auch ein komplizierter Satz. Ja, danke schön. Das war vor allen Dingen ein Tritt in das, was man nennt. Ach. Ja, was? Nee, ich dachte jetzt an von vorne getreten. Das ist noch so, schlimmer. Ja, nein. Mensch, hör doch auf, Mädel, was soll denn deine Mutter von dir denken? Was soll ich denn von dir denken? Naja, die flucht ja auch. Mein Polenmädel hier. Wie denn? Ach so, Schlag Trafi, war? Wie hieß denn das richtig? Ich hab das schon wieder vergessen. Was? Was hast du? Na, mit Schlag Trafi. Schlag Trafi? Ah ja. Naja, ah ja. Love you. Na, also jetzt sag mal richtig, wie wendet man das an? Wie sagt man das wann? Schlag nie traf you. Schlag nie traf you? Ja, genau. Schlag nie traf you? Aha. Kann das mal deine Mutter ganz laut sagen, dass ich mich davon überzeugen kann, dass das stimmt? Okay. Die kann das ja zu dir sagen. Okay. Mama, powiedz bardzo głośno, szlak mnie trafił. O, scheiße, imagine. Sie findet das albern. Sie findet das albern? Ja. Kurwa, das ist nicht albern. Wie bitte? Kurwa, das ist nicht albern. Meine Mutter ist da nicht so begeistert. Schlag mir Trafio. Ja. Ja, ist das richtig? Sag du noch mal. Schlag mir Trafio. Schlag mir Trafio. Was heißt das? Dich treffe der Schlag? Ja, so ähnlich. Ja, genau, doch. Ja, dich soll ja Schlag treffen? Ja. Ja, heißt das dich? Nee, Quatsch. Dass mich der Schlag getroffen hat, also irgendwie die Nerven und so. Ach so, ich wäre, also es hat so die Bedeutung von, ich wäre verrückt. Ja, mich, ja, genau. Mich trifft der Schlag. Ja, ja. Nje? Warum heißt nje? Heißt nje mich? Ja. Nje? N? Nje? Mit N? Mit Nordpol von? N-I-E, glaube ich. Nje. Schlag mir, traf you. Treffe mich der Schlag. Genau. Schlag mir, traf you, Kurwa. So, super. Jetzt. Ach, sag mal, willst du nicht vielleicht mal jede Woche anrufen, dass wir mal so eine schöne Lektion fluchen auf Polnisch? Dass wir mal hier so ein bisschen Sprachkursus machen? Das würde mich auch, glaube ich, weiterbringen. Ja? Ja. Du könntest ja mit deiner Mutter schön die Lektion, die flucht doch auch immer, sagst du. Die flucht, ja, wenn sie aber die Nerven verliert. Die gibt's aber nicht zu, oder? Nee, genau. Ja, aber vielleicht könntest du immer die schönsten Flüche notieren? Okay. Und versuchen, die Bedeutung rauszubekommen. Und dann machen wir hier ein bisschen Sprachkurses. Das fände ich ganz schön, oder? Naja, weil es ist irgendwie immer, ist ja geil, scheiße, fick dich und so, ist doch immer total blöde, oder? Ja, dann... Ja, schlag mir, traf you, Kurwa. So was, dass wir mal richtig qualifizierte Fluchen üben hier. Schlag mir Trafio, das muss ich mir merken. Ich hab das nämlich neulich schon wieder vergessen. Ich hab, glaube ich, immer Schlag Trafi gesagt. Oder irgendwie so. Damit habe ich natürlich keinen beeindrucken können. Die haben mich immer alle bloß ein bisschen schäl angekickt. Und ich dachte, sag mal, jetzt spinnt der irgendwie komplett. Schlag Trafi. Das ist ja süß. Das ist ein Hund, oder? Ja, genau. Ruft er seinen Hund. Schlag mir Trafio. Das klingt doch ganz Kurwa. Das klingt doch ganz anders. Oh, den Zettel muss ich mir extra abreißen und hier irgendwo an. Schlag mir, traf you. So, Lena, mein süße Polenmädel, nächste Woche musst du hier wieder anrufen und uns mit einem neuen ordentlichen Fluch vertraut machen. Okay. Ja, einer, der so richtig in sich hat. Okay. Ja? Mhm. So wie, weiß ich jetzt auch nicht. So, naja, Lena, dich hat jetzt gewissermaßen deine Polizität gerettet. Ansonsten, was die Simulationskünste betrifft, scheinst du mir jetzt nicht so über so beeindruckende Erfahrungen zu verfügen. Ja, ich habe so auch festgestellt, dass ich eigentlich jemand bin, der sowieso nicht lügen kann, also auch nicht simulieren. Oh, nicht simulieren. Ja. Okay, Lena, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Danke. Tschüss. Küss die Hand an, wie sagt man denn, Handkuss für deine Mutter? Ach, weg ist er. Da wollte ich hier nochmal höflich sein, aber schon ist es mir verwehrt durch gewissermaßen eine unhöflich, voreilig auflegende Jugend. Wir hören jetzt erstmal Ludmilla Sykiner. Der analoge Kollege Langfeld steht gewissermaßen vorwurfsvoll, hohläugig und hohlwangig, bösen Blickes hier in der Studiotür. Wahrscheinlich will er sich verabschieden und seine Freizeit in... Na, Ljudmila Zykina, Rastjot Volgogradje Bjereska. Na, da kann ich mir ja nur bedingt was drunter vorstellen. Und wahrscheinlich noch 15 Jahre vorher hätte es noch heißen müssen Rastjot Stalingradje Bjereska oder Berjoska. So, hier ist es. Hört schön hin. Merkt euch den Namen, Ljudmila Zykina. Von der wird man noch viel hören. Demnächst sicher auf Viva und im Gespräch mit Charlotte Dingster. На каждой весенней полянке веселый ее хоровод. Но есть в Волгограде березка, посмотришь, и сердце замрет. далеко, края, где шумят ковыли, как долго она привыкала к огню волгоградской земли. Как долго она тосковала о светлых лесах на Руси. Лежат под березкой ребята, ты лучше о них расспроси. Под березкой не смята, никто из земли не вставал. Но как это нужно солдату, чтоб кто-то над ним горевал? Как невеста, и помнил навеки, как мать, ты тоже родился солдатом, тебе никого не в России, в березовом милом краю, но где ты не встретил березу, ты вспомнишь березку мою, ее молчаливые ветки. Растет в Волгограде березка, попробуй ее позабудь. Растет в Волгограде березка. Ich konnte mich ja nicht an die Eindringlichkeit von Ludmilla Sirkina erinnern. Ist aber klar, die singt ja natürlich auch nicht über Wolgograd, sondern über die heilige Erde in Stalingrad. Ein großes Pathos. Ludmilla Sirkina, den Namen wird man sich merken müssen. 1 Rubel 25 Kopeken. Artikel Nummer 11-8. Steht leider kein Jahr hier, dass man es historisch noch stärker einordnen könnte. Rastjot Volgograde Berjoska war das mit Lyudmila Sykina. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir diskutieren über Simulation hier, vor allem natürlich über eigenes Simulantentum, über die Fähigkeit, über die Spezifika und sagen wir auch die Schwierigkeiten, die zu beachtenden Fallen einer anständigen Simulation. Wir wollen uns hier eher nicht verwickeln in grundsätzlich philosophische Diskussionen so von Matrix-Art, dass vielleicht die ganze Welt nur eine Simulation sei. Man ist natürlich, das ist die alltägliche Erfahrung, umgeben von Simulanten, aber die qualifizierte, reflektive, alltägliche Erfahrung sieht in einem selber ebenfalls einen Simulanten. Wer zu solch Geist der Anstrengung ist, fähig ist, sich selbst als Simulant beschreiben kann und das vielleicht in einer besonders beispielhaften, erzählenswerten, novellistischen Weise, der soll hier anrufen. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonst die sachdienlichen Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Und wie in der öffentlich-rechtlichen Stellenausschreibung so üblich ist, bei gleicher Qualifikation werden Frauen und Behinderte bevorzugt. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Auch keine Frau. Frauen können reden. Hallo? Hallo, ich grüße dich. Hallo, och Marianne. Ja, genau. Na, so. Du machst mir ja einen Schreck hier. Wie, was? Bist du schrecklich? Naja, natürlich. Ach. Naja, weil du dich jetzt mit einer Unberechenbarkeit nur noch hin und wieder zu Worte meldest. Ich höre dich aber öfter. Das ist auch schon ganz gut. Aber das ist auch mal interessant. Was machen denn die Kinderchen? Dein Thema ist lustig. Ja, was machen denn die Kinderchen? Die Kinderchen? Ja. Oh ja, und was macht das Musikbusiness? Ja, ich gehe immer noch zum Gitarrenunterricht. Du bist... Gitarrenhändler, ihr seid Schweine. Das musst du mal... Marianne, vielleicht könnten wir auch mal anfangen, dass du mal ein bisschen, sagen wir mal, so Sachen coverst? Aha. Ja, dass du mal so ein paar fetze Songs so nachsingst? So von eben, so von zum Beispiel von Drafi Deutscher, Marmorstein und Eisen bricht, würde ich mir gerne wünschen. Ja. Tonsteine Scherben macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja, von Tokotronic, Gitarrenhändler, ihr seid Schweine. Ja. Und vielleicht von PJ Harvey Reeling. Die hören wir nachher möglicherweise auch noch. Ja, du hast das wäre doch supi. Ja, eine schöne Anforderung hier. Naja, aber das geht doch. Mhm. Aber Marianne, du mach doch mal. Hast du dir das jetzt mal aufgeschrieben? Nee, das halt jetzt in meinem Kopf so, ne? Aber womit fängst du an? Könntest du vielleicht bis zum nächsten Mal? Nee, mir liegt was anderes schwer im Magen. In der Nacht ist der Mensch nicht gerne allein. Nee, Druck liegt kannst du mal, warte doch mal, da kommen wir doch gleich drauf. So. Du bist in der Nacht nicht an alleine? Nein, waren Tonsteine Scherben war das. Na ja doch. Ja doch, nein, aber vielleicht könntest du mal von Tonsteine Scherben Keine Macht für niemand covern? Ach, na du toll. Du kennst das ja nicht, wa? Nee, das kenne ich nicht. Marianne, dann soll ich dir das nächste Mal vielleicht mal versuchen mitzubringen? Ja, kannst du. Und zu spielen und dann kannst du das vielleicht aufnehmen? Ja. Und dann könntest du ja mit deinem absoluten musikalischen Hör mal die Griffe raushorchen. Ach, du, na, du toll. Und dir den Text rausschreiben und dass du dann mal eine schöne Coverversion davon machst? Das ist ja mein Gitarren. Keine Macht für niemand, ja. Hä? Ja. Na, aber das ist doch auch in den Song, der dir praktisch auf den Leib geschrieben ist, oder? Du überforderst mich. Nein, nee, aber sag mal, keine Macht für niemand ist doch deine Losung eigentlich, oder? Naja, nee. Marianne, warum hörst du eigentlich nicht zur Kifferfraktion? Weißt du was? Ich muss jetzt erstmal nochmal das interessiert mich hier, dein Thema. Naja, dann kommen wir doch gleich mal drauf. Naja, aber mich interessiert jetzt mal, warum du eigentlich nicht kiffst, Marianne. Ich? Ja. Ich finde, das würde dir ja zu Gesicht stehen. Ja, dann komm doch mal her, so Bart. Sag mal, hör auf. Bin ich Friedmann oder was? Ich bin doch nicht verrückt, ey. Wieso? Wieso soll ich denn kiffen, ey? Naja, ich dachte jetzt nur, dass es so, so kulturell praktisch dazu zu passen würde. Also mit kulturell? So ein bisschen Peace, Batikkleider, lange Haare flattern im Wind. Na, wieso Peace? Was hat ein Peace mit Kiffen zu tun? Na, Peace! Na, das heißt, die kleinen Stücken, die heißen auch Peace. Ach, die heißen auch Peace. Peace heißt Frieden und Stückchen. Ach, du lieber Gott. Ein Stückchen Frieden, na, na, na, na, na, verstehst du? Das heißt im Englischen, ein Peace, Peace. Verstehst du so? Ach so, ja. Peace, Peace. Ja, ja, gut. Ja? Ja, ja. Siehst du, der Engländer ist irgendwie total raffiniert, oder? Ja, ja. Und dann, wenn die Polizei kommt, dann sagt man, ey, Frieden! Ja. Peace, Peace! Ja. So. Dann heißt das Stückchen. Wenn die da ihre Pieces da tauschen eigentlich, dann das sind totale Friedens... Frieden, die Dealer sind praktisch Friedens-Peace-Dealer, Friedensdealer. So. Händler des Friedens. Ach so, ja. Ja. Handelsmänner des Friedens. Ja. Ist doch eine schöne Vorstellung, ja, oder? Ja, ich meine, die sowas... Ja, ein schöner Friedenskonsum, ein Friedens-Aldi. Die sowas... Verstehst du, den Friedens-Lidl? Wie? Die dir sowas dienen, die sind gute Händler. Na, mir doch nicht. Naja, mir. Ich kiffe doch nicht. Na, sag mal, ich bin doch, nein, ich bin doch eher zur Lederfraktion. Du bist doch Vorbild. Ein bisschen das Haar, so Bürstenschnitt und Gelrin. Hast du. Und so chinesische Teufelstattoo auf der Brust. Und so enge Napperlederhosen. So enge, total knackige. Piercing irgendwie? Piercing auch, Piercing auch. Wo hast du denn den? Na, das werde ich dir sagen, Marianne. Na, auf jeden Fall kannst du dir vorstellen, dass ich jetzt nicht so zum Piesen neige. Ja. Aber ich finde, bei dir wäre das ganz angebracht. Ja, pass mal auf jetzt. Sag mal, kennst du keinen? Gibt in Brandenburg, muss es doch jemanden geben, der eine schöne Tonsteine-Scherbenplatte hat. Keine Macht für niemand. Ich weiß, das ist doch aber das Lied, da sind wir doch praktisch bei Struck. Doch praktisch bei Struck. Ja, keine Macht Marianne, du musst es stärker in den Köpfen, in deinem Kopf gewissermaßen verassoziieren. Peace und Peace. Keine Tonsteine, Macht Scherben und Struck. Verstehst du? Keine Macht für niemand, ist wunderbar. Ja, Bombodrom und Afghanistan. Verstehst du? Das muss man alle zusammenkriegen. Ja, ja, zusammendenken. Genau. Was ich sagen wollte, trotzdem muss ich nochmal sagen. Simulation. Du, weißt du, wo die größten Simulanten herkommen? Aus der Männerwelt. Wieso denn? Stimmt doch ja nicht. Na, hör mal zu, was Quatsch, denkst du? Gerade der. Was denkst du, wie die simulieren können, wenn die eine Krankheit haben, Männer? Wenn die eine Krankheit haben? Hast du schon mal eine kranke Frau gesehen? Boah. Nee. Natürlich, eine Frau zum Beispiel. Pernia. Eine Frau mit offenem Bein. Hast du schon mal eine Frau mit offenem Bein gesehen? Horrido! Und die wundern nicht so viel und täuschen, die Männer, die täuschen doch die so Männer, viel vor hier als Obste. Ja, na, die Frauen. Vor der Menstruation, während der Menstruation, nach der Menstruation. Jammernde Frauen. Die überall. Und der Mann, menstruiert er? Nee, der ist hin und wieder besoffen, das ist alles. Mann, wenn die einen Pupfer quer haben, dann jammern die. Jetzt hör du Quatsch, erzähl doch nicht. Natürlich. Nein. Die sind die größten. Marianne, ach, die Blödsinn. Nein. Such doch mal. Die Männer, naja, Mann, ey, die Männer, die haben echt ein schweres Los. Die haben wirklich, die leiden wirklich. Ach. Immer stark sein, immer dufte sein. Immer so frischer Fisch im Wasser des Volkes, verstehst du? Ja. Das ist eine Anstrengung, das ist eine Herausforderung. Ja. Als Frau, da stehst du rum und sagst, ja, junger Mann, können Sie mir nicht mal hier die Kohlen die Treppe hochtragen? Ja, junger Mann, machen Sie doch mal die Tür auf. Ja, junger Mann, ich bin berufstätige Mutter, jetzt stehen Sie mal hier bitte auf. Und so ein Zeug. Sitzen immer auf dem Beifahrersitz und können dann nicht mal die Karte lesen. Verstehst du? Das ist ja. Und da bin ich mir nicht mal sicher, ob Frauen nicht die Karte lesen können. Ob das nicht zum Beispiel jetzt auch irgendwie extreme Simulation ist. Nur um den Mann dann wieder zu demütigen, weil er falsch fährt. Naja, du darfst jetzt... Verstehst du? Du darfst jetzt noch raffiniertestes Dummstellen. Ich meine, mit Schnittmusterbilden kommen die auch zurecht. Warum nicht mit der Schmuckerlandkarte? Was denn übersetzen? Ja, ich meine, was ein Simulant ist. Ein Simulant ist. Warum dreht die Frau immer den Kopf statt die Karte? Das ist jemand, der. Verstehst du? Und dann hast du neben dir sitzt deine Alte, sitzt als Autopilotin, macht einen Kopfstand, nur weil die Straße, die geradeaus führt, praktisch nach unten führt. Wo man ihr sagt, Mensch, Alte, setz dich wieder hin, dreh die Karte. Ach so. Ist dir das noch nie aufgefallen? Naja, aber ist nicht, dass die zu blöde werden, die Karte zu drehen. Die stellen sich einfach so dumm. Naja, dass man dann sitzt du da, misst die eine Hand am Lenkrad, mit der anderen musst du die Frau praktisch vom Leibe halten und dann noch die Karte. Naja, verstehst du, habe ich drei Arme oder was? Aber wenn du, Mensch, wenn ich du könnte verrückt werden, sag ich dir. Du. Wenn ich Frauen sehe, oh, da entsichere ich den Revolver, da geht mir das Messer in der Tasche auf. Ach, hast du da wäre ich dabei? Verrückt, du. Brrrr. Ach so. Hast du immer mein Reizgasfläschchen habe ich auch immer cool. dabei. Jetzt kannst du was. Weil ich immer wieder belästigt werde praktisch. Jetzt läuft mein Alter hier durch die Bude. Dein Alter läuft durch die Bude? Der tut nur so, als ob er Luft, oder? Der Simulant. Genau, oder? Gut gesagt. Genau, der rollert doch wieder im Puppenwagen hier aus der Kita durch die Gegend. Mein lieber Scholli. Ja, ja. Sag mal, bei euch ist auch wieder die Hölle los, wa? Sag mal, hat dein Alter, hat er nicht so einen Draht zu Musiken so? Weil kann der nicht hat mal eine Klavier gespielt. Der hat mal Klavier gespielt. Der soll mal schön in den Platten angehen und mal eine Tonsteine-Scherbenplatte kaufen. Ja, ja. Sag ihm das mal. Ja, okay. Das wird er doch, die 15 Euro oder was wird er da noch haben? Ja, ja, die heißt, sag ihm, schreibt ihm das mal auf Tonsteine-Scherben, keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. So heißt die Platte auch ja. Und der Song darauf heißt auch Keine Macht für niemand. Ja, gut. Oder ja. Und dann sich nicht wundern, wenn er dann abends mal singt, komm, schlaf bei mir. Ist nämlich auch drauf praktisch als letztes Lied. Ach so. Ja, ja. Ist aber nicht schlecht, oder? Ja. Keine Macht für niemand ist schon was Feines. In der Nacht ist der Mensch nicht gern allein. So geht es nicht. Nein, doch, so geht auch eins von denen. Die Melodie? Die Melodie nicht direkt. Ja. Na, Melodien sicher bin ich nur nicht. Du kannst jetzt nicht Urlaub verlangen, sag mal. Das klingt ein bisschen. Auf der einen Seite hier Eloquenz und dann noch hohe Gesangskunst haben wollen. Das ist zu viel. So, Marianne, wann hast du denn das letzte Mal simuliert? Ich? Ja. Nicht. Soweit liegt ach, ja, auch nicht. Ich über, kann soweit ja nicht. Ja, ja. Siehst du das schon? Nö. Wunderbar. Marianne, du bist ein super Beispiel. Was? Nö. Jetzt hier, die Unschuld vom Lande wird jetzt dargestellt. Wann simulieren? Sie sehen. Ich meine, geh du doch mal. Kann er mal vielleicht kurz mal von hinten brüllen, wann du immer simulierst? Geh du doch mal in deinem Leben zurück. Hast du schon mal simuliert? Na, massenhaft. Weißt du, Menschen, die jetzt so die Wahrheit lieben, die würden auch nie simulieren. Ach, natürlich. Gerade aus Liebe zur Wahrheit, um dem anderen nicht weh zu tun, muss man dann schon mal stark sein, selbst wenn man schwach ist, praktisch völlig zerbrechlich und die Tränen gewissermaßen in der Wangeninnenseite, innen im Kopf, innen praktisch runterlaufen, damit die nicht außen runterlaufen, dass der andere das sieht, weil man stark sein muss. Stärke simulieren. Marianne, das musst du doch Tag für Tag machen. In der Auseinandersetzung mit Wolfgang. Natürlich. Mit Wolfgang? Da simulierst du doch auch stärker. Mit welchem Wolf? Na, wie heißt der denn gleich hier, der Robert? Robert? Naja, der Frank. Ach, Frank? Na, wie heißt der denn nun? Wilfried. Wilfried, genau, Wilfried, lach mir auf der Zunge. Otto oder der so, Wilfried, heißt der Wilfried? Ach, wo? Wie heißt der denn nun? Wer denn? Nee, hier, der. Wen meinst du denn? Nee, hier, der Simulant, der da eben wie die weiße Frau durchs Zimmer gegangen ist. Ja. Marianne, du sag doch mal. Wie heißt der denn? Na, Horstilein. Horst? Horstilein. Horstilein. Und jetzt, wenn du Horstilein sagst, dann macht der doch gleich schön, oder? Naja, das simuliere ich. Siehst du? Sag doch! Wenn du Horstilein sagst, dann simulierst du, oder? Dann sagst du das nur, um ihn ranzulocken, um ihm dann eine Kopfnuss zu geben, wenn er in Reichweite ist, hä? Mein lieber Scholli, der arme Horstilein. Ja, ist klar, dass er lieber mit Puppenwagen spielt. Die böse Mariannenhorterzieherin. Ja, ja. Wieder Kopfnüsse verteilt. Ja, natürlich. So, du wolltest wieder über Strunk meckern, sag mal? Naja, klar. Das ist doch der Einzige in der Regierung, finde ich, der irgendwas hat. Der weiß, wie er will, wa? Nee, der hat, finde ich, wirklich. Natürlich, der hat die ganzen Soldaten. Weil der so schön unkommunikativ daherkommt und immer so grimmig aussieht. Ach, der hat aber eine Menge, die Soldaten am Rücken alle. Ja, und? Ja, hat was. Hast du recht. Weil Soldaten am Rücken ist doch, naja, weiß ich auch nicht. Wunderbar. Das ist besser als so eine unberechenbare Kindergartengruppe, oder? Bei Soldaten, da weiß man wenigstens, Klappe halten, Hände an die Hosennaht und jetzt nochmal hier den Glitz. Mit dem Kindergarten? Nee, ja. Leider nicht. Klappe halten, Hände an die Hosennaht. Nee, leider nicht. Das ist das Schöne an der Armee. Deshalb wenn ich, ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, gewissermaßen drei Kinder zu haben oder drei Soldaten, ich hätte, weiß Gott, lieber fünf Soldaten als zwei Kinder. Na denn. Kannst du wissen? Ja, wieso? Sind da, weil Soldaten pflegeleichter sind. Die sagst du, Klappe, nehmen sie Haltung an, stellen sich in die Ecke und schämen sie sich. Wumm, machen sie das. Mach das mal mit dem Kind. Warum denn Klappe? Du bist so böse. Das sagt der Tante Marianne. Und so. Och, ist das scheiße. Das ist so süß. Kinder, hör auf. Wenn, ja, hör mal. Also echt, bei mir, mir kommen nur Soldaten ins Haus. Kinder lasse ich überhaupt gar nicht rein. Kinderlieb nicht? Nee, warum? Meine Tür, die geht, wenn ich die aufmache, dann bleibt gewissermaßen immer noch eine Hürde von 80 Zentimetern. Und wer da nicht rüberkommt oder wer nicht rüberkicken kann, der kann, also muss draußen bleiben. Machst du mit deiner Tochter, ist auch ein Kind. Dein Kind? Ja, nicht. Die Quatsch. Muss durchs Kellerfenster kommen, oder wird was? Dann, die sind ab, weil die zum Bund gegangen ist. Naja, siehst du doch, was draus wird. Ja. Die hätte anständig den Beruf ergreifen können, oder? Naja, das ist doch Blödsinn. Schöne, schmucke Uniform. Hat sie doch, ja nicht. Hat sie doch. Quatsch in den Medien, Verdummungsindustrie. Soldat sein, das was reell ist. Da weiß man, worum es geht. Wissen wir existenzielle nicht? Fragen. Wissen wir einmal? So, Marianne. Ich glaube, du bist wie heißt denn jetzt der Song der von... Wie heißt denn jetzt sagst, der Song? Soldat sein ist das Schönste. Ich hab mir gesagt, das Schönste. Ja. Sondern das ist für mich praktisch das Bequemste vom Umgang her. Das Bequemste auf alles. Vom Umgang her... Ach so. Ich selber möchte Kinder sein. Finde ich nicht schön, wenn sie zu mir sagen, jetzt kurz nach Klappe halten, Ecke stellen, schämen. Fände ich auch nicht gut. Da bin ich dann auch praktisch ein Stück weit noch Kind geblieben. Gewalt verbreiten ist die größte Kacke, die es gibt. Was heißt denn Gewalt verbreiten? Na, warten sollen. Gewalt ausüben ist vielleicht besser als Gewalt verbreiten? Was ist jetzt schlimmer, Gewalt verbreiten oder Gewalt ausüben? Alles beides ist Kacke. Naja, aber eben hast du gesagt, das Ehen ist das Größte. Ja, alles beides ist Mist. Naja, die da nicht darum, was Mist ist alles. Gewalt ist alles. Ja, Wetter ist auch Mist. Gewalt oft genug. Ist der größte Mist, den es gibt auf der Welt. Aber ja. Kinder sind viel schlimmer. Kinder auf naja, schlimmer, aber die naja, Wahrheit, vergleichbar. Die sagen, die Wahrheit ist doch Quatsch. Natürlich ach, Quatsch. Nee, nur da oben irgendwie, sagen wir mal, noch eine Portion Schokoladenpudding zu kriegen, lügen die dir in den Loch im Bauch. Ach, natürlich. Ja, dann hast du sie so erzogen. Nee, ja nicht. Das lernen die alle im Kindergarten und im Hort. Natürlich die lernen die das im Kindergarten. Nein, im Kindergarten und im Hort. Weil sie sich da immer natürlich, stell dich mal kreativ, mein süßes Kind. Und dann stellen die blöden Kinder sich kreativ und tun sie, als ob sie irgendwie tolle Kinderzeichnungen machen können, nur um jetzt irgendwelchen doofen Hortnerinnen zu gefallen. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist doch ganz schrecklich. Die Kinder werden da, die Kinder werden so verbogen da in den Kindereinrichtungen. Die werden so abgebracht praktisch von ihrer ganz eingeborenen kindlichen Grausamkeit und Raffinesse und Fiesigkeit. Werden die zu Simulanten von Niedlichkeit, mach mal schön und fertig mal eine lustige Kinderzeichnung an, auf der Onkel auch zu erkennen ist erzogen. Ja, das ist ganz gefährlich, das ist ganz gefährlich. Da, werden da ziehen wir uns eine Heuchlergeneration ran. Und alle vom Stamme nehmen, Schau dir bloß noch mal wieder die Rentenkasse an. Alle vom Stamme nehmen. Wisst ihr, wer vom Stamme nehmen ist? Wer ist vom Stamme nehmen? Ja? Die immer sprach der Scheich zum Emir, ihn trinken wir dann noch jen mehr. Da sprach der Emir zum Scheich, ihn trinken wir noch und dann nehmen wir aber gleich. Ach so. Kennst du den nicht? Weißt du, das ist wie der vom Stamme nimm. Stamme nimm sind ja, die, das immer siehst du, die siehst Aufschwung. Du die Kreuze dort Aufschwung. Im Tal, das sind die Raucher von Real. Aufschwung. Kennst du das? Oder kennst nein. Du, oder Aufschwung. Das ist die Liebe der Matrosen auf die Dauer, lieber Schatz, ist der Finger kein Ersatz. Hoch alle Kindermund tut Wahrheit kund. Aufschwung. Links um die Ecke stinkt's, hat der Hauptmann hingeschissen und vergessen wegzuwischen. Ja, schrecklich, genau. Kinder, Aufschwung. Die Militär disqualifiziert. Was heißt denn jetzt Aufschwung? Ja, Aufschwung. Fake-Aufschwung. Nein. Natürlich Fake-Aufschwung. Was schwer. Aufschwung? Der war schwer. Naja, denkst du, ein wirtschaftlicher Aufschwung bist ist leichter als Fake-Aufschwung? Na, logisch. Na, super. Naja, genau. Ich finde, die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft soll sich an mir mal ein Beispiel nehmen. Aufschwung. Wenn ich will, mache ich einen Fake-Aufschwung. Alle Politiker reden vom Aufschwung. Ja und? Aber machen tut ein Gena. Weißt du, was das ist? Was ist denn das? Das sind Simulanten. Jetzt wird nicht poetisch, Marianne. Simulanten? Nein, sind nicht Simulanten. Natürlich. Nein. Du meinst das, du meinst doch bloß, dass sie entweder keine Ahnung haben wo oder lügen oder verstockt sind. Wo ist denn Aufschwung? Ja, die klagen doch alle, dass kein Aufschwung ist. Sag mal, du redest ja wie ein Politiker. Was heißt die wo ist ein Aufschwung? Wo ist ein Aufschwung? Wir müssen die Steuerreform vorziehen, sonst kommt der Aufschwung nicht. Die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Und sagen, es kommt Marianne, was denn los? Ach, das stimmt doch nicht, Marianne. Naja, Mann, jetzt lügst du dir aber in die Taschen. Jetzt lügst du dir aber in die Taschen. Ich suche schon tagtäglich. Mein lieber Scholli. Naja, frag mal Eichel. Frag mal Eichel. Der sucht doch auch wie ein Irrer. Wenn er mal hier und der kommt würde, nicht. Dann würde ich doch fragen. Naja, sag mal, soll der, also ich finde, der hat aber Besseres zu tun, als jetzt bei dir zum Kaffee trinken zu erscheinen. Das würde dir bei dir im Garten? Nee, in Brandenburg. Ich hätte ja fragen können. Naja, in Brandenburg, was in Brandenburg. Unter Aufschwung versteht. Naja, hättest du da gefragt. Ja, ich war nicht da. Ja, dann hättest du dir erklärt, dass kein Aufschwung da ist und woran es liegt. Aber sie reden doch mal zu dem Aufschwung. Die wollen doch wie erklärst machen. Du denn das, Marianne, jetzt mit dem Aufschwung? Wie erklärst du das jetzt mit dem Aufschwung? Was muss denn gemacht werden, dass mal hier ein bisschen Aufschwung in Deutschland ist? Marianne, jetzt aber mal raus damit. Jetzt leg es auf den Tisch. Na, hör mal. Hier, das ganze, praktisch die ganze Regierung, die ganze politische Klasse hört zu hier. Jetzt sagt Aufschwung. Jetzt sag, was fehlt am Aufschwung? Naja, was denn, Marianne? Na, uns fehlt Arbeit. Na und, wo soll die denn jetzt herkommen? Naja, dann sollen sie sich mal alle wieder... Ich hab hier noch Arbeit zu Hause. Bei mir sieht es wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa. Was sollen sie machen? Na, was sie zugerollt haben, sollen sie wieder aufmachen, alle die ganzen Betriebe. Was zugerollt? Hör mal, du hast doch Arbeit. Dein Sender gibt es doch noch ganz zu Fuß. Naja, wer weiß wie lange? Naja, diesmal nicht, wer weiß. Naja, vielleicht wird auch noch gekürzt. Naja. Kann da passieren. Naja, natürlich. Kann ja überall. Es geht ja gar nicht darum, dass der Sender geht, sondern dass der Geld hat, mich zu bezahlen. Na eben, außerdem. Naja, aber woher soll er das Geld haben? Na sag doch, der muss das zu Struck gehen. Naja, aber woher soll der Betrieb das Geld haben, der die Leute zu bezahlen? Wieso der denn zu Struck? Nee, stimmt nicht. Die klagen auch. Natürlich, stimmt doch überhaupt gar nicht. Will er doch Kufen auch jetzt. Naja, jetzt kickt ihr mal die Bundeswehrreform an. Die leidet genau da runter, dass sie praktisch kein Geld haben. Marianne, Schande, ich danke dir jetzt aber sehr für deinen Anruf. Und du verlierst mal bitte nicht an Tonsteine, Scherben, keine Macht für niemand zu singen. Ja. Das müssen wir gewissermaßen dem Struck mit deiner Gitarre um die Ohren hauen. Verstehst du? Und immer Peace, Peace rufen, bis der Diener kommt oder der Frieden da ist. Tschüss, Marianne. Ja, mach's gut, ey. Thank you. Und das war Matador mit Gumbo? Falsch hier, was ist denn jetzt schon wieder? Bata Mensch, du. Jetzt müssen wir mal hier wieder was machen. Oh. Wie funktioniert denn das hier schon wieder? So, jetzt müssen wir mal hops. Huh. Wo ist der jetzt verschwunden? Kannst du das reparieren? Voll, ich bin verrückt hier. Fritz, wo ist weg? Blub. Blub, blub, blub, blub, blub. Nehmen wir das. Echt? Und dann die Blumentopf-Präsentation? Wie macht man die? Lebendig? So. Bist du sicher? Und dann. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Kinder, ihr macht euch nämlich keinen Begriff davon, was für komplexes Medium das Medium Radio ist. Dann. Man denkt immer, bom, bom, man muss da bloß Knöpfchen drücken. Nee. Oh. Das ist echt, das oder? Danach dann. Na, da bin ich ja gespannt. Brrr. Da bin ich ja gespannt. Wenn Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. Fritz Info. Und schon ist es 23.35 Uhr. Mann. In der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Die Temperaturen sinken auf 3 bis minus 2 Grad. Achtung! An manchen Stellen kann es glatt werden, morgen ist es fast überall heiter, nur im Osten Brandenburgs kann es ab und zu regnen. Die Höchstwerte liegen wieder zwischen 9 und 12 Grad und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Ein neues Gutachten stellt offenbar das Konzept für die geplante Chipfabrik in Frankfurt-Oder in Frage. Das berichtet der Tagesspiegel. Ein US-Marktforschungsunternehmen halte den nötigen Wert für sehr viel kleiner als angenommen. Die Fabrik müsse deshalb auch deutlich kleiner werden. Bei der Bundestagsabstimmung über die Arbeitsmarktreformen scheint eine rot-grüne Mehrheit gesichert. Die SPD-Fraktion hat sich bei einer Probeabstimmung einstimmig für die Reformen ausgesprochen. Der Bundestag stimmt am Freitag darüber ab. Im sogenannten Potsdam-Prozess ist das Urteil ein weiteres Mal verschoben worden. Statt am Donnerstag soll es jetzt erst am 24. Oktober verkündet werden. Laut dem Landgericht Neuruppin hat sich kurzfristig ein weiterer Zeuge gemeldet. Die Fußballnationalmannschaft der Frauen ist wieder in Deutschland. In Frankfurt am Main wurden die Weltmeisterinnen am Mittag vor rund 8000 Fans empfangen. Mehr als 100 Fans begrüßen am Nachmittag die 4 Spielerinnen von Turbine Potsdam auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Und der Verkehr auf Fritz, der hat aktuell für euch keine Meldung, deswegen gute Fahrt. Also neulich. Neulich? Waren sie noch live in den Fritz-Studios. Mhm. Und nu? Nö. Kommen sie ins SO 36. Ach nee. Fritz, die Konzerte. Blumentopf. Und wir gehen Gas. Wir sind auf Safari, Baby. Wir sind immer für Sie da. Blumentopf. Am Donnerstag. Ab 20 Uhr. Live im SO 36 Berlin-Kreuzberg. Und im Radio? Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, jetzt aber wie schon lang angekündigt und von euch natürlich sehnlichst erwartet, Karin Stanek mit Whoop jetzt, Skitarom. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcą przez życie śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosi choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i nas dwoje, to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chłopca z gitarą chcę. Były bajeczki o pannie do wzięcia, o córce monarchy, co chciała mieć księcia. Lecz ja nie jestem córką króla, więc tytuł książęcy mnie nie rozczula. Choćby by się znalazł królewicz czy książę, ja nigdy na pewno z nim życia nie zwiążę, chyba że oprócz tytułu by miał gitarę i na niej grał. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcę przeżyć i śpiewają to razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Nim by było szczęście moje dwie gitary i na dwoje to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą, więc para najlepsza gitara i ja. Parą, chcę przeżyć i śpiewają to razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, może mnie o rękę prosić choćby dziś. Z nim by było szczęście moje dwie gitary i na dwoje to marzenie w sercu budzi niepokoje. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, ja zawrócę mu gitarę, a on mnie. Każdy z gitarą byłby dla mnie parą, jest para najlepsza gitara i ja. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So Kinder, da wisst ihr jetzt die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters. Was ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist, wisst ihr damit noch nicht notwendigerweise. Also, ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist eine Einrichtung dieser Sendung hier, bei der man unabhängig von der Telefonnummer, unter der ich direkt zu erreichen bin, und das ist die hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Und Sie wissen also, unter dieser Nummer erreicht man unmittelbar mich, unter dieser Nummer hier. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Erreicht man für den Fall, dass ich nicht pässlich bin, beziehungsweise gerade im Gespräch, beziehungsweise zu faul ranzugehen, erreicht man gewissermaßen auch eine Form des Anrufbeantworters, eine hochkomplexe, nur beim ORB, ne, heißt es ja nicht RBB, beheimatete Mensch-Maschine-Konstruktion, in der ihr anrufen könnt, die Aufforderung erfahrt, irgendetwas zu sagen, dann irgendwas sagt, das wird auf Band aufgezeichnet, dann zusammengeschnitten und in der nächsten Woche abgespielt. Und was ihr in der letzten Woche gesagt habt, hören wir uns jetzt an, um dann danach weiter zum Thema Simulation, Simulantentum zu reden. Ihr seid also aufgefordert, euch hier gewissermaßen in einen Wettbewerb der bewährtesten, besten Simulanten zu begeben und gewissermaßen eure Glanzstücke der Simulationskunst hier zum Vortrag zu bringen. Das alles, nachdem wir uns das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters angehört haben, und zwar jetzt. Am Sonntag, den 12. Oktober, ist Kolumbustag. Am Donnerstag, den 16. Oktober, ist Welternährungstag. Am Freitag, dem 17. Oktober, ist Internationaler Tag der Beseitigung der Armut. Jo, was haben wir noch? Ach so, und am Freitag, dem 24. Oktober, ist Tag der Bibliotheken, Tag der Vereinten Nationen, Abrüstungswoche der Vereinten Nationen, und am Freitag, den 31. Oktober, ist ja Halloween. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo Kuttner, ich wolle. Heute hast du am 7. Oktober 2003 deine Sendung und da ist mir eingefallen, das ist ja auch ein Feiertag eigentlich. Du müsstest es ja als ehemaliger DDR-Bürger wissen. Jetzt weiß ich nicht, wie alt ist denn die DDR geworden? Wurde die 1948 oder wurde die 1949 gegründet? Aber ich bin ein bisschen irritiert, nicht wegen deiner Sendung, sondern es geht einfach darum, dass heutzutage jeder Depp, also jeder Vollidiot kann ein Buch schreiben. Dieser Steffen Effenberg, der keine Tore schießt, ein Fußballer, der hat ein Buch geschrieben. Dieser Daniel Kübelbeck oder Dreck, ich will, Kübelbeck hat auch ein Buch geschrieben, 18 Jahre und seine Lebensbiografie, finde ich auch ein bisschen eigenartig. Und was hat denn hier noch für Peinlichkeiten? Dosenpfand finde ich auch peinlich. Und was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, sag mal, kann es sein, dass sich die ehemalige BDR, nee, das ist kein Quatsch, Rentenkürzung halt hier noch was, oder Mautgebühren. Ich weiß, das ist, ich bin ein bisschen, also nicht, dass du sagst, ah, oh, das ist ein durchgeknallter Hörer. Ich bin durch das Fernsehen, was allgemein läuft, kann es sein, dass wir alle ein bisschen gacker sind, was da läuft, also erstes bis zum 18. Programm. Also ich bin sehr irritiert. Was soll ich denn noch sagen? Heute ist der 7. Oktober. Wie alt ist denn die DDR geworden? Mehr wollte ich nicht. Ich lege jetzt auf. Bis später. Tschüss. Am Himmel graue Wolken. Im Hinterhof das Zirkusfeld. Ich wollte mich nicht mehr lassen verulken, sondern dass auch mein Wort in den Wolken zählt. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde. Es war getan, fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit 100 schwarzen Augen sah. So, und das nächste gibt's dann irgendwann wieder mal. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Guten Tag, kannst du mal wieder Duft und Lennlied spielen? Vielen Dank. Und ist alles total cool bei dir. Ciao. Bevor man sich mit der Region beschäftigt, ist es zweckmäßig, zwei Aussprüche von Karl Marx zu zitieren. Einmal, Region ist Opium fürs Volk. Und das andere, die Kritik an der Religion ist die Voraussetzung jeder Kritik. Hallo, ich wollte nur mal fragen, wieso die Preise so exorbitant teuer sind und wieso mit dem Handy das alles so viel kostet. Hoppala, pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Klasse Sendung. Auf jeden Fall. Schönen Abend noch. Ahoi. Und da ist er irgendwo umgefahren. Mein lieber Scholli, ja, welche Preise sind denn so exorbitant teuer? Also so ein bisschen genauer musst du schon werden. Wenn man da schön bei Lidl und am Grabbeltisch steht, da ist es doch eigentlich recht erträglich, oder? Das also ist ein halbautomatischer Anrufbeantworter, an dessen Zustandekommen ihr euch unmittelbar beteiligen könnt. Das, was früher in China die Mauern der Demokratie waren, gigantische Wandzeitung, diese Funktion hat hier der halbautomatische Anrufbeantworter eingenommen. Das poetische Spektrum reicht, wie eben gehört, von Goethe bis zu selbstgedichteten und politischen Reflexionen. Das Jahr 1949 war das Geburtsjahr der DDR. Mithin ist sie am 7. Oktober 54 Jahre alt geworden. Das hat ihr nicht viel genutzt. Selbst wenn sie so alt geworden wäre, hätte sie auch nichts genutzt, wenn man an das Loch in der Rentenkasse denkt. Auch die DDR hätte den Gürtel enger schnallen müssen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39, 32. Dieses unwürdige Rentnerdasein ist ihr erspart geblieben. So, wir telefonieren hier weiter zu. Also ihr telefoniert, ich nehme die Anrufe her, nur bescheiden als ein Diener des Hörers entgegen zum Thema Simulanten. Also nicht zum Thema Simulanten, sondern ihr selbst als Simulanten seid aufgefordert, über eure Simulationserfahrungen in einer Art und Weise zu sprechen, die als raffiniert zu bezeichnen, nicht falsch wäre und die gleichzeitig ein gehöriges Maß an Lehrhaftigkeit für die da draußen im weiten Lande befindlichen Zuhörer sein sollte. Das alles unter der Telefonnummer hier. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. So, hallo, wer ist denn da? Ich. Hi, Kuttner. Hi, wer bist denn du? Ich bin der Stanislav. Warum klingst denn du so freisprecherisch? Jetzt nicht mehr, oder? Doch, immer noch. Aber jetzt nicht mehr, oder? Doch, immer noch. Du musst mit deinem Mund ganz nah... Rufst du aus einer Schwimmhalle an, in der das Wasser abgelassen wurde? Ja. Nein, von wo aus rufst du an? Aus Berlin-Prenzlauer Berg, Aus der Wisbierstraße. Ist die so leer gefegt und gekachelt, dass es so irre hallen muss? Ja, woher weißt du das? Na, es hallt so irre. Ich kann nichts dafür. Warte mal, ich geh mal. So, ich jetzt kann nichts dafür. Na, kannst du nicht mal vielleicht ein Kuscheltier über dich und den Hörer legen? Jetzt habe ich's gemacht. Du wirst doch da Kuscheltiere in der Nähe haben, oder? Ja, habe ich auch hier. Wie alt bist denn du? Ich bin 15 Jahre alt. Und wie heißt du nochmal? 15 Jahre alter Stanislav. Bist du auch Pole? Nee, ich bin Russe. Du bist Russe? Ja. Na dann, kannst du mir das ja hier nochmal übersetzen? Ja, was denn? Ja, warte, ich hab doch vorhin hier die wunderbare, wie heißt sie denn? Ljudmila Synkina, wo ist sie denn? Ljudmila! Nun komm doch mal her, Mann, du zier dich nicht so, Mädel! Jetzt, Mann, ja! Eine Frau in der Fülle ihrer Jahre, Ljudmila Synkina! Aha. So, Rastjot heißt? Keine Ahnung. Nee, Rastjot! Rastjot, ja, das weiß ich nicht genau. Das weiß ich hier noch. W heißt in, oder? Ja. Volgograd hier in Volgograd. Genau. Wie hieß denn Volgograd früher? Ist egal. Stalingrad! Mensch, das musst du doch wissen als Russe. Ja, wenn der Russe was hat, dann ist es Stalingrad. Bitte? Wenn der Russe was hat, dann ist es Stalingrad. Und wie hieß Stalingrad früher? Volgograd heißt es jetzt? Naja, keine Ahnung. Zaryzin! Naja. Sag mal, jetzt muss ich hier noch russischen Geografieunterricht machen. Nee, musst du nicht. Stanislav. Und was heißt Berjoska? Birke. Birke, hab ich doch gesagt. Und was heißt Rastjot? Naja, das heißt, warte mal, wie heißt denn das nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, tut mir leid. Tut mir sehr leid. Und hast du jetzt nicht noch irgendeinen Dolmetscher in der Nähe? Doch, schon hier im Schrank. Soll ich mal nachgucken? Ein Wörterbuch meinst du? Ja, Wörterbuch. Ach so, ich dachte eher an deinen Vater oder deine Mutter. Ach nee, die sind nicht da. Ich bin mit meinen Kumpels hier. Ach so. So. Und deine Kumpels, die verstehen doch kein Wort Russisch, oder? Nee, eigentlich nicht. Mann. Borge moi, möchte man da sagen. Ja, genau. Genau. Boże mój. Hast du denn einen ordentlichen russischen Fluch, dass wir jetzt vielleicht mal dem Schlag mir Trafio, Kurwa, was entgegensetzen könnten? Ja. Na, du sag doch mal. Nee, das ist zu persönlich. Na, wieso persönlich? Jetzt sag mal. Müssen wir ja nicht übersetzen. Sag erst. Sag doch mal. Du bist cool, ey. Du sag doch mal. Ach nee, lass mal. Naja, du sag doch mal einen ordentlichen russischen Fluch. Ach, Mann. Na, so auf dem Level von fick dich ins Knie oder was die Jugend heutzutage sagt. Was sagt man denn da in Russland? Ja. Die sollen die Klappe halten da hinten. Na gut, warte mal, ich überlege mir. Ach nee, lass mal. Naja, natürlich. Was sagt denn dein Vater zu dir, wenn er deiner angesichtig wird? Mein Vater, der ist nicht da. Was sagt deine Mutter zu dir, wenn sie deiner angesichtig wird? Ja, weiß ich nicht. Sag mal, still sein oder sonst was. Still? Und sagt sie das auf Russisch? Auf Russisch? Sagt sie nicht manchmal, du Dreckspatz, du Unverschämter? Naja, ich meine, das wäre ja auch persönlich. Was gibt's im Russischen nicht? Wieso gibt's das im Russischen nicht? Weil es im Russischen gibt's härtere Sachen sozusagen. Naja, dann sag doch mal härtere Sachen. Der Paschot, ja, das war's eigentlich schon. Warte nochmal. Ach nee, lass mal. Jetzt sag doch nochmal langsam. Ach nee. Nun sag doch nochmal. Kuttner, nein. So, ich hetz da die Jugendbande bei dir auf, dass sie dich vermöbeln, bis du freiwillig fluchst. Wisbierstraße 12, bis dir nichts anderes übrig bleibt, als zu fluchen. Du sag doch mal einen anständigen russischen Fluch. Oh, Fluch einen ehrwürdigen. Ich guck mal. Einen reellen. Ach, der doch nicht im Wörterbuch und keine E-Mail. Das muss man doch hören, sonst kriegt man die Aussprache ja nicht hin. Schlag mir, traf you, Kurwa. Nee, aber tut mir leid, Kunde, ich kann es nicht kannst machen du nicht? Im Radio. Das wieso denn? Bei Fritz, nee. Das natürlich. Ach, nee. Na klar, das ist hier ein Sender, der der Völkerverständigung dient. Den Sender habe ich schon seit. Und gerade wenn Völker sich unterhalten, dann fluchen sie gerne. Ja, ich sag mal jetzt so, okay. Also, de Pascholte. De Pascholte? De Pascholte, das heißt sowas wie Fick dich. Na, ist doch schön. Ja. Na, siehst du, das geht, das fick dich jetzt ja irgendwie ganz flüssig über die Lippen, oder? Ja, aber do Pascholte heißt das nicht. Do ja. Pascholte? Da, de Pascholte. Do Pascholte? Ja, so ungefähr. Dann sag mal nochmal. Da Pascholte. Da Pascholte. Genau. Da Pascholte. Nicht da, sondern da. Da Pascholte. Genau. Da Pascholte. Oder, ja, das war's eigentlich schon. Ja, es ist jetzt bist du auf den Geschmack gekommen, oder? Jetzt sind das Fluchen kein Ende. Nee, aber mein oder? Und jetzt Kuchen möchtest du mich hier gerne als Hurenbock beschimpfen, oder weiß ich irgendwie so weit. Nee. Da Pascholte, mein Lieber. Ja, nee, lass mal. Schlag mir, traf you. Der Russe will mal fertig machen. Nee. Kuttner, kennst du zufällig, Ja, kennst du Lyudmila Sykiner? Nee, kenn ich nicht. Siehste, genau. Naja. Siehste, na dann steht's 1-1. Aber kennst du Rivka Ohm? Warum? Weil kennst du Lyudmila Sykiner? Ja, kenn ich, jetzt schon. Kennst du überhaupt gar nicht? Na doch. Wie sieht die denn aus? Blond. Nee, nicht blond. Naja, das ist cool, voll die brünette Walküre. Wenn sich cool der aus, Begriff ne? Walküre cool ist, die sieht verdammt cool aus. Ein bisschen bis oben hin zugeknüpft, dafür sind die Ärmel etwas weiter. Und die statten tiefe Einblicke bis hin und bis fast zum Ellenbogen. Boah, geil. Boah, ja, das ist aber geil. Aber da Pascholte kriegt er nicht raus, oder? Da Pascholte. Aber da Pascholte. Aber fick dich, da schwumm, das rutscht ihm so über die Lippen. Wohnst du in mein lieber Freund, wir wollen hier keine Namen nennen. Okay. Wir wollen hier, das ist quasi wie ein konspirative Treffen. Regel Nummer 2, keinen Namen. Keinen Namen. Kennst du wir kennen denn? Uns nicht, wir schauen uns nicht in die Augen, das fällt relativ leicht am Telefon. Und wir tun so, als wenn wir zufällige Passanten seien, die zusammenstoßen und dabei ihre Taschen fallen lassen, um die dann ganz schick zu vertauschen genau. Und auseinanderzurennen. Genau. So, mein lieber Simulant. Radiohead. Radiohead, was mit Radiohead? Ist doch cool, oder? Lyudmila Sykiner ist cool. Die hast du vorhin noch nicht richtig gehört, ja, oder? Ja, aber sag mal, ich finde es Radiohead so. Sag nicht. Bitte. Nein. Ja, die kommen am... Mein Gegenstand ist Lyudmila Sykiner. Ist... Warte mal. Karin Staniek. Warte mal, spiel mal das vor vom Clown. Nein. Mann, bitte. Oh Mann, jetzt traut sich mal. Ja, den kenne ich doch. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine große Künstler. Das haben jetzt Radiohead oder gecovert? Ich wäre verrückt. Nee. Die schrecken ja vor nichts zurück. Aber guck mal, ich hab... Oder? Warte mal kurz. Mann. Hast ich sag dir, die ganze Musikindustrie, das ist ein Zombie-Geschäft ohne Gleichen. Radiohead, Vielleicht, die sollten lieber mal Marmorstein und Eisenbricht aufnehmen. Das nee. Finde ich, würde besser zu ihrem Image passen. Als Oma in Papa war eine wunderbar. Legt man ihn mit dem Clown auf. Nee, hör bloß. Hört auf zu tuscheln! Ja, okay, wir haben... Wenn hier der Onkel im Zimmer ist, ja, dann ja, wird aber nicht getuschelt okay, und die okay. Hände bleiben auf dem okay, Tisch. Warte mal. Okay, jetzt machen wir. Mein lieber Scholli, wir haben doch hier ein Thema. Ah, das nervt doch. Wie fandest du's? Ja, fand ich scheiße. Ja, mal, jetzt spielen wir uns hier unsere Klingeltöne vor. Oder? Automatische Anrufbeantworter. Ja, automatische Anrufbeantworter. Halbautomatische Anrufbeantworter. Da kann man schön anrufen und Flüche und ausländische Flüche seiner Wahl loswerden. Genau, halbautomatische Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Kinder, seht mal, das ist doch bemerkenswert, oder? Da hat doch jemand geschafft, sich zu verewigen. Das war ein Anrufbeantworter. Das war ein Anrufer. Der hat da angerufen und der ist jetzt hier seit 5 Jahren im Radio. Wie geht's denn hier, Kuttner? Kriegt nicht mal Geld dafür. Wie geht's denn hier? Ist auch schrecklich, wie der ausgebeutet wird. Wie soll's mir gehen, sag mal? Ich hab dich lange nicht mehr gehört. Hab ich Zucker oder was? Weißt du, was ich gemacht hab? Nee. Ich hab Radio 1 gehört jetzt. Ja und? Kann ich doch auch nicht dafür. Aber ich muss sagen... Muss doch auch jemand machen. Aber ich muss sagen, Radio 1 ist nicht so gut wie Fritz. Ja, die haben, glaube ich, eine andere Zielgruppe. Ja, aber die Zielgruppe ist cool. Radio 1 ist natürlich nicht so russenfixiert wie Icke. Ach, du bist russenfixiert? Russen und Polen fixiert. Echt? Und total Mongolen fixiert eigentlich. Echt, naja. Wobei die mongolische Schiene ist heute ein bisschen unterbelichtet hier bei mir. Das tut mir auch sehr leid. Sag mal, ja. Wir wollten doch eigentlich mal hier über was reden. Über worüber denn? Über Simulanten. Heißt doch egal. Nee, ist ja nicht egal. Ach nee, das Thema gefällt mir nicht. Ja und? Kann ich keine Rücksicht drüber nehmen. Auch die Völkerfreundschaft hat ihre Grenzen. Muss ich an der Stelle sagen. Und bei mir ist die Grenze jetzt praktisch erreicht und ich würde mich von dir gerne schön verabschieden ja, mit einem Da ja, Pascholte. Ja. Ja, okay, warte mal. Da Pascholte. Mein Kumpel. Heißt das, war das richtig? Da Pascholte? Ja, Schlag dir, traf you. Ja. Da Pascholte? Ja, nee, so, nein. Wie denn? Dann sag doch nochmal. Paul Engelmann. Paul Engelmann. Jetzt keinen Namen. Hier hören noch welche zu. Wir werden abgehört. Mensch, Meier! Okay, und zwar. Das ist hier eine konspirative Sendung. Wenn uns hier einer ab. Naja, dann soll denn jeder mal zum Regal und kickt mal nach, was Simulanten sind. Okay, gut. Außerdem soll er aber bloß ins Bad gehen und sich mal ins Gesicht kicken, dann sieht er einen Simulanten. Okay. Wenn er den sauber beschreiben könnte, dann sollte er hier anrufen. Oder zumindest, sagen wir mal, vielleicht beim halbautomatischen Anrufbeantworter. Das ist heute wieder eine Sendung. Das macht ja eine Freude hier. Mir jedenfalls. 32. Vielen Dank für euren Anruf, ihr lustigen Wispier. Da Pascholte, Alter. Sag mal, sprecht ihr Türkisch oder was? Da Pascholte, Alter. Okay, ciao. Ciao. So. Die Geschichte einer Band. 25. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir neulich erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet haben. Wir haben noch nicht sehr viel Action gehabt, aber jetzt haben wir uns so aus einer Laune heraus überlegt, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren. Hey, das wäre spannend. Also fanden wir uns bald in einem Flieger Richtung Zweistromland wieder, der jedoch von zwei als islamistische Touristen verkleideten Bengeln nach Ibiza entführt werden soll. Sollte, was wir allerdings zu verhindern wussten und lotsten die Maschine stattdessen nach Istanbul. Hey Mann, das war eine großartige Stadt mit absolut coolem Nightlife, sage ich euch. Wir brauchten aber erstmal eine Bleibe für die Nacht. Hey Mann, wie auch immer, wir sollten jetzt in die Bar gehen und nach einem Hotel fragen. Trotz aller Unwägbarkeit. Klar, Mann. Guck mal, für mich ist das Szene. Ja, du willst auch. Für mich schlafen die Zeit. Okay, ich verspreche dir, dass ich das nächste Mal vorher ein Hotel bin. Ja, mach ich nächstes Mal. Nächstes Mal fährst du nicht mehr so weit weg. Ist ja gut. Wer fragt nun? Ist mir egal. Ich glaube, du sprichst am ehesten die Sprache der Menschen hier. Wie? Du siehst ja auch am ehesten so aus. Sieht's aus. Wieso, was für eine Sprache war das? Deutsch oder Englisch. Deutsch und Englisch. Kannst du doch. Kann doch jeder. Aber entweder oder. Genau. Ich bete geht nicht. Und versuch nicht wieder die Leute in langwierige Gespräche zu verwickeln. Okay. Hallo. Und? Und wie ist das Leben so ohne Suff? Hallo. Und? Naja, muss ja nicht sein. Ich meine, war eine gute Idee. Was ist los, Jürgen? Verstehe ich überhaupt gar nicht. Das verstehst du jetzt schon wieder nicht? Rätselhaft, oder? So, was machen denn die Leute? Was die machen? Nicht. Das sind doch ganz normale Leute, die müssen dir doch Auskunft geben. Naja, so ganz normal können die aber auch nicht sein, oder? Meinst du? Oder die stehen bloß so da. Sollen sie machen? Und wenn man mal irgendwie so ein Kneipengespräch da mal ein bisschen Pfiff und Pepp rinbringen will, dann sei. Komm, vergiss es, wir werden auch so ein Hotel finden. So eine Leute sind wir doch nicht angewiesen. Die ja kaum über den Tisch kicken können, oder? Los, kommt, am Bahnhof gibt's garantiert Hotels. Ich habe echt hier Lust hier. Fies, voll die Unlust. Machen wir jetzt da. Musik. Was? Was für Musik? Fetzige Musik. Drinking Vodka and Coca-Cola and working for the Euro-Dollar. Hey Mann, gut, dass ich meine Klappgitarre dabei habe. Aber das klingt ja gerade so unverzerrt. Kann man nichts machen. Sag, könnte doch ja nicht, passt jetzt gerade. Hast du nicht ein verzerrtes Lied? Ja, aber kein Strom für den Klappverzerrer. Soll sich die Verzerrung eben denken. Genau, musste man ja früher auch. Echt? Ja, bevor Gitarrenmusik salonfähig wurde. Wenn eine Gitarre zu hören war, dann galt es schon als Metal praktisch. Genau. Da könnte man sich ja zum Beispiel auch ein ordentliches Schlagzeug denken einfach, oder? Ja klar, warum oder nicht? Oder so einen angezerrten Bass für Punk. Man muss nur wollen. Punk? Na klar. Und richtig mit einer ordentlich verzerrten... Na los, komm, stell dir einfach mal vor. Und? Ich hab was gehört, Gleise. Hey Mann, es geht nicht darum, was du hörst, sondern was du dir vorstellst, okay? Okay. Weil ich gut Bass spiel. Bass spiel. Bass spiel. Und ich immer besser spiele. Verdammter Wurm spiel. Und Jürgen immer Schlagzeug spiel. Wurm spiel. Wurm spiel. Haben wir uns überlegt, dass wir am besten musizieren. Wir sind die Talkfunker. Wir talken und wir funken an. Yeah. Wir werden immer weiter funken. Hey. Bestimmt 6 Jahre. Mal so intolerant sein müssen. Die Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. Schlag mir Trafio. Wieder mal ein Zusammenschnitt von David, der des Charmes nicht entbehrt, den als Schau zu bezeichnen keine Übertreibung darstellen würde. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach, das Tolle ist, dass es so eine irre selbstbezüglich autoreflektierende Sendung hier ist. Wir versuchen über Simulation zu reden. Gefragt sind eigentlich Simulanten, die hier unter dieser Telefonnummer bitteschön endlich mal hier anrufen sollen. Wirkliche Simulanten, die eindringliche, nachdenklich stimmende Simulationsgeschichten zum Besten geben. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorbei. 0331 für Potsdam 7097110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Und wer ruft an? Lauter Themensimulanten. Niemand, der wirklich was zum Thema zu sagen hätte, sich gleichwohl aber anmaßt, die Kompetenz zu haben, die hier eben durchgegebene Nummer zu wählen und mich in ein Gespräch zu verwickeln. Ist das schön oder nicht? Auf der unmittelbaren Ebene ist es natürlich nicht schön, aber eine Ebene höher, auf der Metaebene, wenn man die Struktur der Sendung betrachtet, dann ist es natürlich wunderschön. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Weil ich natürlich einräumen muss, dass ich nicht unbedingt ein Strukturbetrachter bin. Vielleicht kann verdammt nochmal jemand anrufen, der wirklich mal ordentlich eine Simulationsgeschichte hier zum Besten gibt. Du zum Beispiel, wer bist du denn? Der Adrian. Ja, Adrian. Das ist schon mal gleich mal kein gutes Zeichen. Der Adrian. Sag mal, wir sind hier nicht in der Muppets-Show. Kekse. Was? Kekse. Sag mal, da höre ich doch wieder das typische Ferienstimmbruchkichern. Von jungen Menschen, die ihrer Sinne nicht mehr mächtig sind, weil sie sich selber im Radio hören. Pappelapapp. Und jetzt denken sie in Größenwahn. Und Bäuerchen machen. Mein lieber Freund, komm mir mal auf den Arm. Ich leg mir hier schön das Sabbertuch über die Schulter und zätschel dir den Rücken. Und dann machst du Bäuerchen und Bäuerchen. Und wenn du noch ganz richtig gut drauf bist, dann kommt ja noch hinten ein Pupserchen raus. Dann lachen wir uns tot. Und wenn ich jetzt noch Puller sage, dann ist überhaupt kein Halten mehr. Hallo, wer ist denn da? Oh Mann, das war aber auch schön ausgesprochen simulationell. Hallo? Ja, hallo, endlich. Oh. Ja, sei grüß. Erika, endlich rufst du an. Ja, aber eigentlich nicht zum Thema. Ja, Erika, wer ruft denn hier schon zum Thema an? Wieso Erika? Wieso nicht? Ich wollte jetzt bloß erkennen simulieren. Ja, verstehst du, alte Vertrautheit herstellen. Ja. Dich damit gewissermaßen sofort weich kochen, dass du besinnungslos die intimsten Geschichten erzählst. Okay. Erzählst die du eigentlich, okay, ja, ja, die du eigentlich überhaupt gar nicht erzählen wolltest. Also pass auf, ich will Erika, jetzt gar nicht was weiter, los? Zum Thema Simulation erzählen, sondern du ich bist möchte ja gerne ziemlich mal direkt. Du bist ja ziemlich direkt, Erika. Nein, bin ich nicht. Und natürlich. Außerdem heiße ich nicht Erika, aber jetzt hast du Erika gesagt, dann bleiben wir dabei. Genau, jetzt bleiben wir bei Erika. Wir kennen uns doch schon. Ach Mensch, 100 Jahre. Da warst du doch noch so. So lange kenne ich dich doch schon. Ja. Ja, Erika. Ich würde dir gerne mal so ein Videoschnipsel mit diesen dünnen Beinchen und diesen dicken Knien in dem kurzen Röckchen und so einem weißen Säckchen an. Ach, du warst sowieso immer die putzigste in deiner Gruppe, Erika. Ja. Ja, und ich würde sagen, du bist heute noch eine der putzigsten. Also. Ja, Erika. Ich hätte so gerne. Du würdest gerne zu so einem Videoschnipsel-Vortrag kommen. Ja. Ja, dann mach es doch einfach. Ja, aber du ich musst gerne eine Freikarte haben. Ja, das ist jetzt zu spät. Wieso? Da musste man vorhin anrufen in der ersten halben Stunde. Aber du sitzt jetzt in da. Der entscheidet sich alle. Ja, aber nein, du machst es schon. Aber das Kontingent ist ausgereizt. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Ach, Quatsch. Doch, ist es. Ich glaub's nicht. Nein, doch, und dann müssen wieder unschuldige Rollstuhlfahrer stehen, weil praktisch kein Platz mehr ist. Oh, das mein geht Gott. Nicht. Doch, doch, doch, doch. Nee, Erika, ich hätte wirklich gerne meine Erika, Karte. Du bist doch eine erwachsene sag mal, Frau, sage denn mal. Wo dieser Videoschnipsel-Vortrag statt? In der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ah, da kommt man prima mit der U-Bahn hin. Ja, ja, ich weiß. Oder wieso? Rufst du aus Hamburg an oder was? Nee, aber... Aber? Ja, erstmal bis zum Alex. Was heißt denn, wie soll ich sagen? Eine Fahrfaule. Ja, ich bin sehr faul. Und? Fahren. Jetzt rufst du aus Reinickendorf an oder aus Dahlem oder weiß ich was? Nein, ich bin nicht. Irgend so einem exotischen mongolischen Westbezirk. Wie, wo denn? Von wo aus rufst du denn an? Aus dem Süden Berlins, aus Lichtenrade. Lichtenrade? Ja, am Arm der Welt. Na, das ist ja das Schlimmste, was Berlin überhaupt zu bieten hat, Lichtenrade, genau, oder? Ich Lieber. War praktisch noch nie da. Ich kann das ja nicht einschätzen, aber die Vermutung hat sich mir aufgedrängt. Ja, ja. Ja, meine süße Erika. Da wirst du dein Mädchen Popo doch aus dem Sessel erheben müssen wahrscheinlich. Ja, aber was und den ÖPNV benutzen. Mein lieber Jürgen, ich als alter Fan, als Altfan, würde jetzt gerne mal das hören, ist, dass nein. du mir jetzt eine Freikarte rüber selbst wenn ich noch, wenn ich das könnte, ich kann es nicht, aber kannst. Das hinterließe den schalen Geschmack von Korrumpierbarkeit, von Vetternwirtschaft, von Beziehungen, von ja, eklig, eklig, eklig. Vetternwirtschaft nein. ist ein... Genau, fette Vettern ist in vielleicht in Lichtenraden ein hoch angesehener Berufszweig, aber das verletzt meine Themenpioniere. Guck mal, es ist du bist doch, so. Doch aber ein erwachsenes Mädel. Ganz genau. Sage und mal, naja, dann ist da... noch, dass dann ich ein Altfan bin. Na, dann machst du mal zwei weißt Wochen. Weißt du, wie lange dann wir uns kennen? Zwei Wochen. Und wie lange ich dein... Na, ich sage doch, da warst du doch noch, da warst du noch so. Und deiner schrecklichen... Da warst du doch noch so, als ich dir mit anderthalb Metern Schlüppergummi irgendwie dich glücklich machen konnte. Ja, und ich bin dir trotzdem treu geblieben. Was heißt denn trotzdem? Obgleich deine Musik gräuslich. Sag mal, jetzt sag doch mal, wann hat dir das letzte Mal einen Mann anderthalb Meter Schlüppergummi geschenkt? Oder? Na, siehst du mal. Trotzdem. Das ist natürlich das verpflichtet zu lebenslanger Anhängerschaft, ist doch klar. Mein und verpflichtet Jürgen, insbesondere auch moralisch dazu, eine Eintrittskarte selbst zu erwerben. Wie? Was heißt selbst zu erwerben? Ja, was heißt selbst zu erwerben? Ja. Sag mal, ist hier der Sozialismus ausgebrochen oder was? Mein Gott, aber ich hätte sie gerne umsonst. Ja, ich auch. Ja. Nee, ich gar nicht, ich gar nicht. Also jetzt mach mal was. Da geht nichts zu machen. Wieder geht nichts Kontingent zu machen. Ist Kontingent ist Kontingent. Also hier herrscht noch Ordnung und Sauberkeit. Und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, wird dir essen, was auf denselben kommt. Mein Gott, aber und keine Widerworte gegen den Onkel. Mein lieber Onkel Kuttner. Meine liebe Erika. Du bist in deinen besten Jahren. Allerdings. Du hast gewissermaßen den Einkommenshöhepunkt erreicht. Alles, was kommt, wird schlechter. Ehrlich? Genau. Und insofern ist es die letzte Möglichkeit praktisch für dich. Oder sagen wir, dieses ist ein historisches, kleines, kurzes, historisches Fenster. 5 Jahre verbleiben dir noch, deine Eintrittskarten selber zu bezahlen. Oh, danach bist Gott. Du gewissermaßen aber auf Almosen so angewiesen. Und ich meine, weißt du, ist kein Stress. Mal, da gehst du hin und sagst, ich bin Erika. Moment. Weißt was du, kostet die Welt? Ich gebe eine Saalrunde. Um durchzukommen. Mehrere Stunden. Ist wahrscheinlich, die Leitung. Wenn du Glück hast, ist es leichter reinzukommen, als hier durchzukommen. Ja. Und genau. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Und jetzt. Naja, siehst du, das ist doch schon eh ein Glück. Ja. Ja, aber und kostet dich praktisch gar nicht. Ich bekomme keine Karte. Nee, ich sag doch nicht, dass du keine bekommst. Du bekommst mit Sicherheit an der Kasse eine Karte. Ja, ach mein Gott, aber das ist doch nicht das Gleiche. Natürlich, das ist ja noch viel Nein, besser. Eine Karte weil von du weißt dir. Dann, du tust was gut. Eine Karte, die du mir jetzt spendieren würdest, Mann, wäre sag mal, ein die, extra Special wenn für mich. Wenn die Theater immer Freikarten rausheben, verstehst du? Dann brennt die ganze Theaterlandschaft ab. Zurück bleibt eine Wüste mit qualmenden Theatertrümmern. Traurige, schwarz verbrannte Theaterstümpfe Moment, überall in Berlin. Moment, ich muss mein Taschentuch holen, weil meine genau. Tränen fließen gerade. Genau. Erika, 17. 21 Uhr. Ja. Okay. Aber Moment, nee, nicht okay. Wir sehen uns an der Kasse und zwinkern uns zu. Nee, nein, ich wir ja sehen nicht uns an nicht an der Kasse. Ach, schade, stimmt. Na, ich bin ja auch nicht an der Kasse. Ich muss ja arbeiten. Was würde ich gerne, damit du endlich eine Karte ausspuckst. Erzähl mir nichts vom begrenzten Kontingent. Ja, nicht, natürlich. Das ist ein Witz, du kennst doch die Lieber. Volksbühne hier ähnlich. Nicht. Es ist ein Witz. Naja, sieh du mal zu, dass du jetzt mit deinem Herzschrittmacher überhaupt da durch die Sicherheitsanlage kommst. Ich habe keinen Herzschrittmacher. Wenn ich dich sehe, brauche ich natürlich einen. Ja, oder dann mit weil dem... Mein Herz schlägt ja. Dann über 2000 naja, oder die mit, oder denke, mein hoch Gott, auf die, Mann, der mit, irre, unglaublich, Kuttner. Oder, aber auch so die Metall, die Metalldetektoren, die kriegen praktisch auch jetzt schon künstliche Hüften mit. Unglaublich. Verstehst du, also von daher wird es alle gar nicht so leicht, da rinzukommen. So da hast du natürlich recht. Gut aussehen. Da und hast du natürlich recht, da kann ich dir nicht widersprechen. Diese Figur und diese Mannbarkeit, und, die mir da entgegenstrahlt. Ja, und diese irre weißt Breitschuldrigkeit. Du, dann, ja, ach, und dann unglaublich. Mein Herz wirklich. Ja, und wenn man dann hochkickt zu den 1,86, oder? So da ich möchte man sich doch an Probleme. Die behaarte Brust werfen und zu Hause fühlen. Ja. Und die Hände so im Bauchpelzchen versinken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein lieber Jürgen Kuttner, jetzt oh will ich dir mal eins sagen. Kannst du mal bitte den Schnabel oh halten? Boże moi, schlag mir traf, you Kurva. So. Kurva Ivana, jetzt halt doch wirklich mal die Schnauze. Eins möchte na, ich dir mach jetzt mal ich sagen. Doch. Also ich. Wenn hier einer redet, bist du das, Erika. Ist dir das jetzt nein, ja nicht aufgefallen? Nein, ich hab hier aber 1000 Zeugen. Die können beweisen, dass eine Frau, die vorher jemand Erika zu sein, der deutlich anzuhören war, dass sie keine, dass sie alles andere als eine Erika ist, dass sie die ganze Zeit geredet hat. Ja, okay. Und der beliebte Jugendmoderator nicht mehr zu Wort gekommen ist. Ich würde gerne etwas mal sagen, wenn du mich mal aussprechen lässt. Ja, ich weiß, was du sagen willst. Nein, das weiß ich doch, nicht. Doch, du willst eine Karte haben und das ist was anderes, was ich selber bezahlen muss. Ja, natürlich. Finde ich ja auch, dass es was anderes ist, was ich selber. Aber ich möchte trotzdem. Finde ich ja auch, dass es was anderes ist. Was denn? Nicht zum Thema Simulation, das ist so langweilig. Ich finde aber auch, dass es was anderes ist, wenn man eine Karte selber bezahlt. Ach ja, findest du? Ja. Dann ist es alles viel besser, wenn ich es selber bezahlt habe, vergiss es. Ist was anderes. Also, pass mal auf, mein Lieber. Ja. Erika! Ich bin nicht Erika, Aber bitte schön, wenn du mich Erika nennen möchtest, dann nenne ich Erika. Hm? Okay, meine Lichtenradermaus, dann nenne ich dich nicht mehr Erika. Ich möchte nicht morgen hören, wissen, hast du wieder da bei Fritz nachts angerufen? Ja, das wäre mir sowieso peinlich. Also nenne ich Erika. Ja. Ja? Wobei also, mein lieber Jürgen. Da schlagen doch die alten Lichtenrader, schlagen doch mit ihren Regenschirmen auf dich ein, oder? Die hat bei Fritz angerufen. Der müssen sie doch einen Kopf geschissen haben. Sag mal, das ist doch gegen die Lichtenrader. Es gibt doch wirklich immer noch Lichtenrader, Omerta. Die immer noch mehr schnattern. Was war denn das mit der Omerta? Was war denn das da? Die werden nicht da, in einen vergifteten Brunnen versenken, nachdem sie sich geteert und gefedert haben. So, bist du jetzt fertig? Ja. Okay, kann ich jetzt kommen? So, alle Lichtenrader mal raus und kicken, wo da Licht ist. Da ist die Irre, die bei Fritz anruft. Alle. Der zündet mal das Haus unterm Arsch an. Die muss doch spinnen. Ja, ja. Nee, welcher Eindruck soll denn von unserem schicken Lichtenrader entstehen? Ey, du bist ja furchtbar. Naja, nee. Ja, doch. Ich doch nicht. Also pass mal auf, kann ich dir nochmal Sache vortragen, mein Lieber? Ohne ja? dass du jetzt mal was sagst. Ja, gerne. Okay, also, ich als ein Alt-Fan. Wer bist du eigentlich? Wer ich bin? Oh mein Gott, muss ich das wirklich sagen, öffentlich? Mit deinem Erika-Namen kommst du nicht weit bei mir. Naja, das bin ich auch nicht. Na, sag doch. Also okay, ich sag's, also ich bin Tamara. Los, alle zu Tamara! Ja, rammel mal die Bude ein! Nein, hier gibt's ja niemanden, der mich kennt. Das ist ja das Gute daran. Wieso denn? Naja, wieso? Ist auch ganz egal. Weil du tags nicht rausgehst, lass uns jetzt sondern nur nachts dein Unwesen treibst? Mein lieber Jürgen. Mein lieber Scholli. Arme unschuldige Männer auf der Straße erschrecken? Nein. Und den nachpfeifen oder was? Nein, hier gibt's ja keine Männer mehr. Du hältst keine Männer? Nein. In Lichtenrader gibt's überhaupt keine Männer mehr? Nein. Und ist das ein Frauenheim, Frauenhaus oder was? Lichtenrader? Wusste ich ja nicht. Ja, doch, es ist schon ziemlich vertrocknet hier in Lichtenrade. Männer gibt es hier gar keine. Uiuiuiui. Ja, so ist es hier. Es ist dramatisch, aber okay, wir leben damit. Wenn das jetzt frauenlose Brandenburger hören, dann stapfen die da morgen alle mit ihren Gummistiefeln durch die Lichtenrader Straße und versuchen da Frauen. Okay, das gucke ich mir an. Mein lieber Scholli. So, also so. Ich probiere es jetzt nochmal. Genau, genau. Aber ich möchte jetzt wirklich gerne, dass du mal jetzt ruhig bist und nichts gerne, nichts liegt mir näher. Meinst du schaffst es? Ja, natürlich. Gerade das Reden macht mir doch keine Freude. Ja, also. Ja, sag doch. Also pass mal auf, mein Lieber. Ja. Jürgen Kuttner. Ja, ja, Ecke, war, oder? Du meinst nicht, war, oder? Ein feiner Mensch, der Kuttner. Aber früher hat er Pfeffer gehabt, sag ich. Den hättest du mal vor 10 Jahren erleben sollen. Puh, da brannte die Luft. Horrido. Da echt, da haben in Lichtenrader haben die Bäume geknospet im Dezember. Wenn echt Dienstagabend immer Baumblüte in Lichtenrader. Den ganzen Winter durch. So. Ah, aber ist heute auch vorbei. Ist vorbei. Ich kann ja mitreden, ich kenne dich ja in den letzten 15 Jahren. Ja, da ist nicht viel übrig geblieben. Nee? Nee. Okay, ich kann es nicht beurteilen, weil du stehst mir nicht gegenüber und ich kann jetzt auch nicht sagen, wie es denn heute ist. Aber eins kann ich sagen. Ja, sag mal. Das würde mich jetzt echt interessieren, was du jetzt sagst. Seit Jahren erzählst du mir einen von deinem Schnipsel. Ja, ach so, ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh, das ist eine Spitzenveranstaltung. Ja. Die ist so super. Ach, wenn man da umsonst reinkäme, das wäre schön. Ja, aber findest du nicht, dass deine Altfans, also die mit dir wirklich verbunden sind und die dich kennen und lieben und sich wirklich gerne mal ansehen würden, was du da geschaffen hast. Ja, nicht diese Jungen, die irgendwie gelangweilterweise irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen. Sag mal, nach 8 Jahren fällt der feinen Dame ein, auch mal zu den Videoschnipseln vordringen zu gehen. Ja. Nachdem sie 8 Jahre vielleicht beobachtet hat, dass sie doch keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Und dass es nicht genmanipulierte und pestizidverseuchte Veranstaltung ist. Ganz genauchen. Seit 8 Jahren, Monat für Monat, immer ein neuer Vortrag. Ja. Und Madame steigt bei Nummer 45 ein. Ja, da begreifst du überhaupt gar nichts. Moment. Zu spät. Ist nicht, Moment. Nee. Auch wenn es spät ist, ist niemals zu spät. Nee, ich sag morgen an der Kasse, die sollen alle die Karte kaufen, sollen Ausweis zeigen. Und wer aus Lichtenrade kommt, zahlt das Doppelte. Oh Mann. Ja. Aber ich weiß, ich finde das jetzt auch wirklich fies von dir. Wirklich. Ich finde es jetzt fies und bescheuert, sag doch, dass du dich fühlst wie so eine Jungfrau. Ich war früher so ein feiner Mensch. Echt. Ja, so ein Ach, so ein Charakter aus poliertem Elfenbein eigentlich. Hm. Und jetzt alle beschlagen, patina, wurmstichig. Ja. Eine aber Ratte. Im Grunde eine Ratte ist in durch geblieben. Patina würde ich mir angucken. Ja. Ja. Ja, aber die ist für du sträubst dich. Die ist für umsonst nicht zu sehen. Bin ich der tote Lenin? Dass man da einfach hinlatscht und sich das ankicken kann? Nisch da. Quatsch. Ja, mein Gott, aber ich mein... Das ist noch lebig. Und solange ich lebe, wird da an der Kasse kassiert bis zum Abwinken. Das kannst du wissen. Wenn ich tot bin, dann ist es mir egal. Dann sollen meinetwegen da die Betriebskampfgruppen durch die Volksbühne geführt werden. An meinem Schneewittchensarg vorbei und Blumen ablegen und schön die Jacke zu haben und einen ordentlichen Scheitel gezogen. Dann ist es mir alles egal. Dann meinetwegen für Nulle wehr. Dann soll es nichts kosten. Aber solange ich lebe, wird da von den Ärmsten noch genommen. Ja. Und wenn nicht, wird denen eben ein Pfund Fleisch aus dem Leibe rausgeschnitten, wenn sie keine andere Währung in der Tasche haben. Genau so ist es. Ja, schön. Ja, na logisch. Ja. Sag mal. Wo leben wir denn? Ja, hier und heute. Kick mal an! Also pass mal auf, mein Lieber. Das ist doch hier der kommunistische Untergrund. Ja. Ja, alles für umsonst. Ja. Geld abschaffen, Frauenvergemeinschaften. Ja. Nisch da. Ja. Muss ich rechnen? Hm, das sehe ich ja auch so. Genau. Aber, Moment. Ja. Guck mal. Und wenn ich Erfolg habe... Ja. Dann mache ich auch Müllermilchwerbung, das kannst du wissen. Und vielleicht ja noch schlimmer wird. Vielleicht ja für Lux-Seife. Ist mir ja Hauptsache die Zahlen. Okay, wenn du dich dann genau. Fuß. Ja, aber so weit bin ich leider noch nicht. Nee? Nee, ach. Schade auch. Ach, die ich fragen doch nicht mal, die vor, fragen doch nicht mal, nicht mal für Käfir-Werbung. Wenn du dich bin ich offensichtlich mit tauglich. Lux vom Kopf bis Fuß. Ah, dann würde ich aussehen wie Gina, Lolle und Brigida. Und jeder würde denken, der Kutner ist doch schwul. Das ist doch ein Transvestit. Wie bitte? Was denn? Ich in der Badewanne? Das wäre ja super. Nee, unter der Dusche, nicht Badewanne. Was heißt denn unter der Dusche? Na ja, unter mit der Dusche. Mit Lux-Seife, da will ich schön in der Schaumbadewanne sitzen. Ey, du bist ja schlimmer. Und dann meine elfenbeinfarbenen, gerade gewachsenen, langen, schlanken Beine hochhalten, durch die Schaumschicht praktisch stoßen und die dann einseifen. Ja, und dann würdest du sagen, und Lux gab mir die Zärtlichkeit. Genau. Lux kam die und mit Lux, seitdem ich Lux Feuchtigkeitsseife benutze, habe ich Wasser in den Beinen, würde ich sagen. Genau. So. Also pass mal auf, mein Lieber. Ja, Herzchen. Ja, jetzt mach doch. Also okay, ich will großzügig sein. Ich werde nicht darauf bestehen, dass Lichtenrader das Doppelte bezahlen. Das wird keine Ausweiskontrolle geben. Das gibt am Freitag keine Ausweiskontrolle. Man kann unbeschadet der Herkunft, der Wohnhaft, in der man sich befindet oder auch nicht, der Landsmannschaftlichkeit und der Zugehörigkeit zu meinetwegen auch verfemten Religionen, man kann einfach so in die Volksbühne gehen. Also pass mal auf, ich probier's nochmal. Wenn freundlich. Man über die Pinke verfügt. Also, ganz freundlich wäre, dass ich dich jetzt nochmal ganz freundlich das sage. Hat überhaupt ja ich keinen als Sinn. Alt-Fan. Hm? Du triffst hier auf ein steinerne Herz des Kapitalismus. Und ich auch ein bisschen die ab, mein eiserne Lieber. Fratze des Neoliberalismus schaut dich an. Okay, eigentlich wollte ich ja mit dir nochmal über irgendwelche... Wenn ja nichts mehr hilft, wenn es mir zu sozialdemokratisch hier wird, dann sage ich nur FDP. Ja, schön. Und dann ja, da lebe ich hier. Ich lebe im Land der FDPler. Dann, ich lebe gerade hier. Siehst du? Ja, aber wenigstens du könntest jetzt mal sagen, okay, weißt du was, Tamara? Ich sehe ein, dass weißt du was, Tamara? Nächstes Mal bist du ein bisschen du als schneller mein Alt-Fan. Und rufst ein bisschen früher an. Tamara. Ein bisschen früher habe ich doch probiert. Ihr habt ja vorhin, die Leitung vorhin aufgenommen. Von Viertel bis halb waren die Leitungen mein offen. Mein Gott, ja weißt du, wie lange und man ich hätte bloß Axialsymmetrie sagen müssen und schon hätte man eine Karte im Sack gehabt. Ey, aber ich habe eben nur Zähne. Nee. Ich bin ganz fleißig gewesen heute Nacht. Ich renoviere hier meine Bude. Ach, siehst du, renovieren. Ja, und zwischendurch zwischendurch habe ich immer mal angerufen, wie du mit den Schnipseln den Aufruf gestartet hast. Genau. Habe ich sofort die Nummer gewählt. Ja, aber zu langsam, zu langsam. Wer hat nicht abgenommen? Die junge Generation hat den Generationenvertrag längst aufgekündigt. Die rufen einfach so als Erste an und stoßen Frauen, Alte und Behinderte beiseite. Ich auch. Ja, aber hast du abgenommen? Nee, ich nicht, hat der Kollege Börner. Ja, Börner, dann sag mal Börner, danke schön. Ja, schreib hier eine Einnahme. Ja, mach schreib hier gleich an Chef. Ja. Sag, Börner, der faule Finger des Senders. Börner, diese, die ja, Bastian Börner, die schwerende Wunde von Fritz. Ja, genau. Irgendwie sowas. Und dass die den praktisch entlassen sollen. Mindestens. Und ein halbes Jahr Verbannung nach Lichtenrade. Mindestens. Und da, dann, da muss er mit Gummistiefeln und mit so einem Gamsbartut auf Brand, auf Zoni machen. Ja, ganz genau. Und sich von Lichtenradern anspucken lassen. Aber richtig. Und mit dem Schirm ins Auge pieken. Ja. Genau so machen wir das da. Also pass mal auf. Hast du die Adresse hier? Postfach 909000 in 14437 Potsdam. Ja, jetzt habe ich sie. Fritz zu Händen Konrad Kuhnt. Ja. Und dann schreibst du hin, Betreff, schwerende Wunde, Bastian Börner. Okay. Verstehst du? Ja. Super. Und das funktioniert Erika, also, das funktioniert doch. Der sitzt so nicht mehr lange hier. Ich danke dir aus den Gründen der Geheimhaltung. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Moment. Das hat uns, glaube ich, Bede ein kleiner Moment Schritt für uns, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Abwürgen. Sag mal, du machst jetzt noch mal über meine Karte sprechen. Du verbreitest hier seit 20 Minuten den Pesthauch Lichtenrades in der Sendung. Schön. Okay. Nee, nicht okay. Dann bis Freitag, wa? Um 9 Uhr in der Volksbühne. Moment. Ja. Jung. In der Kassenhalle. Da steht doch immer, da gibt's doch immer belegte Brötchen. Ist das nicht schön? Das ist ein spezieller Service von mir. Mann, ich finde das. Und der Moderator ist eingekleidet von Mutti. Ich werde einen schönen Strick drehen und ich werde mich aufhängen. Genau. Und dann wird an meiner Sturm. Und jetzt springe ich aus meinem Souterrain-Fenster. Ganz genau. Sie brachte sich um, weil Jürgen, sie fand kein Gehör. Genau. Ja. Ja, so entstehen Mythen. Und zwar, stell dir mal vor, all deine Altfans, so wie ich. Ja, nicht all meine Altfans. Die würden sich das alle steht morgen in der Zeitung. Der frauenmordende Moderator ist wieder auf Sendung. Und dann hören die alle hin. Und schwupp, habe ich auch einen schönen Vertrag mit Müllermilch. Ja, ja. Das wäre doch dufte, oder? Erika, vielen Dank für deinen Anruf. Wieso denn Erika? Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Waiting only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise I'll go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and nobody cares where I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Take me, dear. smoke rings of my mind, through the foggy ruins of time, down past the frightened leaves and the lifeless frozen trees, way down to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. I wanna dance beneath a diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Please let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and nobody knows where I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. Die große, große Melanie. Wenngleich sie natürlich die emotionale Intensität von Ludmilla Sykina nicht so ganz erreicht. Aber eine der großen ist sie ohne Zweifel. Wenn Fritz in Hohenschönhausen, dann 102,6. Fritz Info. Und zwar um 0 Uhr und schon wieder 35. Das Wetter in der Nacht erwarten uns mal mehr, mal weniger Wolken. Die Temperaturen sinken auf 3 bis minus 2 Grad. Achtung! An manchen Stellen kann es glatt werden. Am Tag ist es fast überall heiter. Nur im Osten Brandenburgs kann es ab und zu regnen. Die Höchstwerte liegen wieder zwischen 9 und 12 Grad. Und jetzt die Meldung mit der schwerenden Wunde dieses Senders hier. Ich hätte dir ja eine Karte gegeben, aber du wolltest nicht. Deutschland und die USA arbeiten bei der Aufklärung von Verbrechen künftig enger zusammen. Ein entsprechendes Rechtshilfeabkommen haben Bundesjustizministerin Tsipras und ihr US-Kollege Ashcroft in Washington unterschrieben. Bei der Bundestagsabstimmung über die Arbeitsmarktreformen scheint eine rot-grüne Mehrheit gesichert. Die SPD-Fraktion hat sich bei einer Probeabstimmung einstimmig für die Reformen ausgesprochen. Der Bundestag stimmt am Freitag darüber ab. Ein neues Gutachten stellt offenbar das Konzept für die geplante Chipfabrik in Frankfurt/Oder in Frage. Das berichtet der Tagesspiegel. Ein US-Marktforschungsunternehmen halte den Markt für sehr viel kleiner als angenommen. Die Fabrik müsse deshalb auch deutlich kleiner werden. UNO-Generalsekretär Annan hat sich besorgt über die Gewalt in Bolivien geäußert. Er rief die Regierung auf, die Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen. In Bolivien kommt es seit mehr als 3 Wochen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Dabei sind fast 60 Menschen getötet worden. Die Demonstranten verlangen die Einstellung der Gasexporte nach Mexiko und in die USA. Und der Verkehr auf Fritz, der hat keine Meldung, deswegen euch eine gute Fahrt. Fritz, die Konzerte im November. Fritz präsentiert Koschin am 1. November live in der Columbia-Halle Berlin. I'm dirty, sticky floor. Dave Gahan am 2. November live in der Arena Berlin-Treptow. Die Beginner am 5. November live im Columbia Fritz Berlin. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne und Him. Am 8. November live in der Arena Berlin-Treptow. Blumfeld. Am 18. November live im Columbia Fritz Berlin. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Am 20. November live in der Berlin Arena Prenzlauer Berg. Fritz, die Konzerte. Im November. Mehr Infos fritz.de. Und im Radio. Fritz. Amandi alila, wandili lelo muzika bawo mama. Amandi alila, wandili lelo muzika bawo mama. Amandi alila, wandili lelo muzika bawo mama. Amandi alila, wandili lelo muzika bawo mama. Wasilele umuzi kabawo mama Ubugani bapazi Wasilele umuzi kabawo mama Ubugani zintizwa Wasilele umuzi kabawo mama Ubugani zintombi Wasilele umuzi kabawo mama created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ha, Kinder, noch 20 Minuten. Und dann fällt der Hammer hier. Dann kann ich schön meine Alu-Stullenbüchse wieder zupacken, rinnen in die Aktentasche und schwupp mit dem klapprigen Mieferfahrrad nach Hause fahren. Was machen wir jetzt noch? Ich glaube ja nicht, dass hier noch anständige Simulation zustande kommt. Warum ist jetzt hier so Alarm? Hallo, wer ist denn da? Wer bist denn du? Was willst du? Warum rufst du hier so spät in der Nacht noch an? Sag mal. Hallo, ich bin der Ronne. Ja, Mensch, aber hey. Das ist doch eine Zeit, wo man als Moderator inzwischen auch so ein bisschen schon seine Ruhe haben will. Nochmal eine langsame Musik einlegt und so und denkt, Mann, zu Hause werfen sie jetzt wahrscheinlich ein rotes Tuch über die Stehlampe und tanzen eng. Wie bitte? Das finde ich ja toll, dass du die Stullenbüchse einpackst und dann nach Hause fährst. Naja, logisch. Das ist echt cool. Na, Logo! Hey, Hey, so bin ich! So bin ich! Ja! Ja, ich verstehe mal überhaupt ja nicht! Ich finde auch gut, wie du Simulationsgespräche mit Politik koppelst. Richtig niedlich. Schön. Niedlich, sag mal, niedlich ist ja nur gerade wirklich ein Kompliment, was ich total gerne habe. Weißt du, was ich total traurig finde? Jeder der niedlichsten Moderatoren hier, was? Na, ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Naja. Mein Schwiegervater ist gerade aufs Klo gegangen. Super, warum denn? Lache, das ist meine Schuld? Nee, oder? Ey, na, du weißt, was ich für einen Schwiegervater habe? Das ist total klasse. Klasse, blasenschwach ist er, blasenschwach ist er. Na, wenn, glaub du mal 6 Bier. Ja, da, ja, hey, ja. Ja, und? Ja, ja. Denkst du, hab ich noch nie im Leben gemacht? Nein, okay. Ich hab's ja schon mal 7 getrunken. Nee. Ja, jetzt steinst du, oder? Nee. Jetzt kommt er hin. Jetzt der Glück. Nein. Ich bin durchgekommen, Günther. Er ist durchgekommen. Ja. Günther, ich bin durchgekommen. Genau, er hat's geschafft. Der Durchbruch. Super. Kinder, danach reißt doch noch mal eine Büchse auf. Keine Büchse, ey, komm. Naja, du tut nicht so. Natürlich. Klar, schön, das feine Hansapilz. Nein. Oder wie nein. Das heißt. Was heißt nein? Na, ich geh nicht zu Rewe, stell ja. Mich da vorhin und mach ja, sagst du so. Nein, na ja, stell mich hin. Sitzen tust du da. Wahrscheinlich, nicht, natürlich. Nicht. Nein, und hoffst, dass die Passanten vielleicht den einen oder anderen Cent fallen lassen. Guck mal da, meine Kinder. In deinem Seat, Marbella. Wenn ihr euer Abi nicht macht. Kick mal an, meine Kinder betteln schon wieder vor der Kaufhalle. Super. Ja, na, du bist ja echt ein liebevoller Vater. Komm, ich hab 3 Kinder. Und dein Schwiegervater? Schwiegervater, nimm dir mal Schwiegersohn vor deine Schwiegerarbeiterhände und hau ihm was hinter die Ohren. Seit 8 Jahren zu Hause, du sollst arbeiten gehen, verdammt nochmal. Irgendwo müssen doch die Beiträge für die Rentenkasse herkommen. Die Frau war so nett aus Altlichtenrade, oder? Ja, so nett, oder denn je. Ich sag dir, zieh dir Gummistiefel an, setz dir so ein Gamsbart auf und geh morgen durch Lichtenrade, dann wirst du angesprochen von der. Und wenn nicht von der anderen, hast du gehört, dass da ein totaler Männerunterschuss herrscht. Ist mir doch scheiße. Hast du dicke Chancen, natürlich. Zur Not wirst du ja deinen Schwiegervater, bringst du da nochmal an die Frau. Natürlich, ach, die sind da in Lichtenrade nicht so wesentlich, die sind da nicht so wählerisch. Der kriegt nur wir. Ach, die nehmen auch schon, wenn da schon so eine Vernutzungsspuren zu sehen sind, nehmen die den dankbar mit Kuss an. Was denn? Der will jetzt Oma was sagen. Naja, Schwiegervater, du komm doch mal her. Nee, Kunde, du sollst. Ja, und wisst ihr, nach dem Essen vor dem Klo und vor dem Essen Hände waschen nicht vergessen. Genau. Jetzt lass du dir nochmal zeigen, die Hände von deinem Schwiegervater, oder? Ja, ist schwarze Fingernägel, von Wasser und Seife keine Spur. Schick dir mal gleich wieder zurück. Genau, sag ihm mal, dass es so nicht geht. Dass er so kein Beispiel für seinen Schwiegersohn ist. Sonst fängt er auch an, pullern zu gehen, ohne sich hinterher die Hände zu waschen. Das ist nicht schön. Mann, was sollen die in Lichtenrade da von dir denken? Die denken, der Toni, 8 Jahre ist er schon zu Hause, ja? Und trinkt mit seinem Schwiegervater so ein Bier aus der Flasche. Nüscht mit Büchsenbier. Nee. Wir trinken hier feines Bier aus der Flasche, richtig, Fernsehbier, ja? Hasse Röder. Teure Ritz finden wir ja nicht hier bei uns. Mann. Da ist ja los, halt. Sag mal, die Zonis, ey, die stehen dir aber echt bis hier. Wirklich, diese Frechheit, die gibt's eigentlich nur im Osten. Dieses Anspruchsdenken ist unglaublich. Mein lieber Scholli, da muss mal hart durchgegriffen werden, da muss mal ganz hart durchgegriffen werden. Man hat gesagt, Mensch, ich guck eine schöne Sendung, Kuttner, musst du mal anhören. Ja, da schön. So richtig und was macht er? Hängt den ganzen Abend auf dem Klo rum, dein Schwiegervater.